Samstagabend, 20 Uhr. Ja, geht schon Die los. Weltraumaffen sind da. Oder wie ich sage, bück dich, Opa. Namens. Guten Hallo. Abend. Dobry wieczór, hallo, guten Abend, здравствуйте, ja. Ja, Sonderstream hier. Sind wir schon gar nicht mehr gewohnt, wa? Oh, das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Weiß gar nicht mehr, wie das geht. Waren eh so busy, busy seit immer. Risi busy. Ja, busy, busy. Ja, das geht so. Wir gucken mal wieder ein bisschen Bundestag, habe ich mir überlegt. Denn ich habe gestern gelitten und ihr sollt auch leiden. Das ist, Moment mal, das heißt doch normalerweise, ich habe mir den ganzen Scheiß angeguckt, damit ihr das nicht tun müsst. Nee, bei mir nicht. Scheiße. Bist du nicht so ein Let's Player? Nee, bin ich nicht. Die Weltraumaffen sind ein Strafstream-Kanal. So. Genau. Willkommen. Wer wusste das? Wieder keiner. Ja, ne? AfD will Frauenquoten aus dem Aktiengesetz streichen. Och. Genau, da geht es ja um diese ja, Quoten für die Aktiengesellschaften, haben ja auch diese Aufsichtsgremien und da sollen ja jetzt 30% Frauen drin sein als Ziel. Und das ist eine von den Sachen, die sie machen wollten. Und dann haben sie auch noch einen Antrag zu Gleichstellungsbeauftragten eingereicht, dass man die, ich glaube, wegmachen soll oder dass Männer das auch mitwählen können oder irgendwie so. Abtreiben, meinst du? Und ja, auf jeden Fall, das kriegen wir ja gleich erklärt, deswegen ich fahre jetzt einfach mal ab. 20a und noch Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Gleichberechtigung sicherstellen, Gleichstellung beenden, sowie erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Aktiengesetzes und Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familien, Senioren, Frauen und Jugend zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Diskriminierungsfreie Ausgestaltung des Gesetzes für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Dr. Marc Jung in der AfD-Fraktion das Wort. Wollen wir mal ein Wetten abschließen, ob der Antrag angenommen wurde? Ja, gut, diese Wette kann man natürlich nicht gewinnen, aber es geht ja jetzt größtenteils darum, sag ich mal, mal wieder die ganzen Reaktionen da drauf, ne? Also überhaupt auf diese, dass man das überhaupt vorschlägt und so weiter und so fort. Ja, der Titel ist schon Also nicht schlecht eigentlich. eigentlich haben wir das natürlich schon oft gesehen und ich habe auch erst überlegt, als ich mir das schon angeguckt hatte, dachte ich schon so, ja, das wird bestimmt nicht ergiebig, aber ich fand es doch mal wieder, ja, Das ganz kommt. interessant. Außerdem, wenn man die Leute immer verweist auf irgendwelche Jahre alten Streams, keine Ahnung. Wir haben zwar ja auch diesen Ruf, dass wir uns hier ständig wiederholen, aber dann können wir dem auch einfach mal gerecht werden, würde ich sagen. Du hast dich jetzt schon wieder wiederholt, dass wir uns wiederholen. Was soll das denn? Ja, genau. Wir wiederholen uns übrigens auch immer wieder, wird uns vorgeworfen. Und ich Ja. fahre jetzt mal weiter ab. Herr Präsident, werte Abgeordnete! Im Jahr 1999 fasste die damalige rot-grüne Bundesregierung den Kabinettsbeschluss, die Gleichstellung, sehr wohl zu unterscheiden von Gleichberechtigung, von Männern und Frauen als durchgängiges Leitprinzip in allen Politikbereichen durchzusetzen, gleichzeitig und eng verknüpft mit dem Prinzip des Gender Mainstreaming. Im Jahr 2000 wurde das in die gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, Paragraph 2, aufgenommen. Alles im Hinterzimmer, ohne gesellschaftliche Debatte. Zweifellos ein großer Erfolg jahrzehntelanger Lobbyarbeit des Radikalfeminismus und der Genderideologen auf zahlreichen nationalen und internationalen Konferenzen. Seither wurde die Politik der Gleichstellung systematisch auf öffentliche Verwaltungen, akademische Einrichtungen und zunehmend auch die Privatwirtschaft ausgeweitet. Geschätzt 5.000 hauptamtliche und mehrere 10.000 nebenamtliche Beschäftigte sind in Deutschland nur dazu da, Gleichstellung umzusetzen. Darunter etwa 150 Gender-Lehrstühle inklusive Mitarbeiter, die die Gleichstellungspolitik ideologisch begleiten und pseudowissenschaftlich legitimieren. MitarbeiterInnen, muss ich hier eigentlich sagen, denn weit über 90% dieser Beschäftigten sind, welch seltsamer Zufall, weiblichen Geschlechts. Die Politik der Gleichstellung beansprucht Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, zur Durchsetzung zu verhelfen. Das, meine Damen und Herren, ist ein seit Jahrzehnten andauernder Etikettenschwindel, eine systematische Täuschung der Öffentlichkeit. Gleichstellung widerspricht in Wahrheit der Gleichberechtigung, und ich sage Ihnen, warum. Gleichberechtigung heißt Chancengleichheit. Niemand wird wegen seines Geschlechts benachteiligt. Eine hohe zivilisatorische Errungenschaft, auf die wir als Europäer zu Recht stolz sind und die niemals wieder in Frage gestellt werden sollte. Genau das geschieht aber durch die Politik der Gleichstellung, die nicht Chancengleichheit, sondern Ergebnisgleichheit zum Ziel hat. Im Bundesgleichstellungsgesetz von 2015 heißt es in § 8, sind Frauen in einem bestimmten Bereich unterrepräsentiert, hat die Dienststelle sie bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen, bei Einstellung und beruflichem Aufstieg bevorzugt zu berücksichtigen. Zitat Ende. Bewirbt sich also ein Mann auf eine solche Stelle, dann wird ihm in vielen konkreten Fällen, selbst bei besserer Eignung und höherer Leistung, nur aufgrund des falschen Geschlechts eine Frau vorgezogen, weshalb auf viele Stellen männliche Bewerbungen, Frau Kollegin, wegen der mangelnden Erfolgsaussichten schon gar nicht mehr erfolgen. Dass in mancher Dienststelle die Sektkorken knallen sollen, wenn sie endlich zur männerfreien Zone geworden sind, mag ein bösartiges Gerücht sein, ich weiß es nicht. Was hier aber geschieht, Alter, ist jedenfalls denn, systematische... Zeig doch bitte mal die Frau, die da als im Hintergrund krakeelt. Warum sagt der Kubicki der Tante nicht mal, dass sie die Klappe halten soll? Ja, ich kann dir sagen, wer das ist. Kann ich auch in der Stimme erkannt. Das ist die Frau Hasselmann von den Grünen. Hasselmann, Alter. Mhm. Hasselmann. Lass mal den Hasselmann. Die hat Hass und Mann im Namen, ey. Wunderbar. Ja, die kennen wir auch schon. Ja, aber also, die redet ja durchgehend. Da müsste doch ein Ordnungsruf irgendwann mal erfolgen, oder? Ich meine, er hat ja jetzt auch noch gar nichts so Provokatives für jemanden von der AfD. Ist er doch sehr dezent. Absolut, ja. Wollen wir Wetten abschließen, ob da jetzt Ordnungsruf erfolgt oder nicht? Nee, okay. Voll kein Ordnungsruf. Okay. Ich denke mal, ja, solange wie die nicht sagt, was irgendwie, keine Ahnung, persönliche Beleidigung ist oder irgendwas, werden sie, wird die da ja wohl, also die Leute dürfen ja auch was dazwischen sagen. Das ist ja so. Also diese Zwischenrufe, die sind ja nicht verboten. Ja, gut, okay. Ja, aber also es macht es anstrengend, dem Mann zuzuhören, finde ich. Ja. Das ist auch irgendwie auch so der Sinn davon, ne? So, dass man da so dazwischen ruft und ihn unterbricht oder sein Signal quasi verzerrt. Aber ja. Ja, aber ich meine, soweit ist das ja alles relativ richtig, ne? Also, ich habe da jetzt mal abgesehen von so ein paar Tatsachenbehauptungen, die ich nicht prüfen kann. Jetzt, was wäre denn da für welche? Naja, dass sich die Leute da jetzt nicht mehr drauf bewerben und so. Okay, ja. Das weiß man jetzt nicht. Und ja, aber ansonsten das Ding mit, dass Gleichstellung nicht Gleichberechtigung ist, ich meine, das sage ich den Leuten halt auch immer in diesen Debatten. Aber das ist jetzt mittlerweile schon eine AfD-Position, oder was? Eine also, sehr gewagte Position, hat die eine noch gesagt. Ja. Eine exklusive. Ja. Sehr gewagt, ja, genau. Vor allem, weißt du, es macht ja keinen Sinn, die ganze Zeit irgendwie Feiertage zu verkünden, meine ich, und sich darüber halt zu echauffieren, wie toll der Feminismus hier in Deutschland funktioniert. Aber wenn dann ein Typ halt hinkommt und sagt, ja, aber was ist mit Verantwortung, dann heißt es, ey, Moment, nee, wir haben noch bei weitem nicht alles geschafft und hör mal auf, sowas zu sagen, darfst du nicht. Das ist Hass. Ach, Junge. Vom Staat betriebene Diskriminierung. In den allermeisten Fällen von Männern. Es können aber auch in Einzelfällen Frauen betroffen sein. Die Gleichstellungspolitik widerspricht damit in jedem Fall diametral dem Geist des Grundgesetzes, wie auch jedem Gerechtigkeitsempfinden, das nicht von der Gender-Ideologie verdorben worden ist. Sie ist ja, finde ich auch schon mal einen guten Punkt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, diese ganze Debatte folgte übrigens direkt auf eine Debatte zur Wahlrechtsreform, wo sich diverse Damen auch nur darüber aufgeregt haben, dass da ja noch nicht Parität drin steht und man braucht ja 50% Frauen in den Parlamenten und bla bla bla. Also halt das Dauerthema, was sie da jetzt haben und wo wir auch nicht von unserer Ruhe mehr haben werden. Also. Dabei geht es bei der Wahlrechtsreform vor allem darum, dass der Bundestag endlich kleiner wird und wir aufhören, so viel Geld in Abgeordnete zu stecken, die eigentlich gar nicht in das Parlament gehören. Das hat das Verfassungsgericht euch auch ins Buch geschrieben, dass ihr das hinkriegen sollt. Aber irgendwie stolpert ihr da immer auf den letzten Meter und dann sind doch wieder irgendwie 300 Leute mehr da als nötig. Naja, so viel ist es jetzt, glaube ich, nicht. Ja, aber... ist deshalb unverzüglich zu beenden. Unsere Anträge enthalten konkrete Forderungen, Beendigung des Professorinnenprogramms, keine Geschlechterquoten im Aktiengesetz, auch Männer als Gleichstellungsbeauftragte beispielsweise zulassen. Diese Politik ist auch deshalb zu beenden, weil sie ein Grundprinzip unserer aufgeklärten modernen Rechtsordnung unterhöhlt, nämlich dass Individualrechte über Gruppenrechten stehen. Und ja, das ist eigentlich auch ein ziemlich starker Punkt, den man häufiger sich mal vor Augen führen sollte. Ja, ich finde es andersrum fast eher erstaunlich, dass es bisher noch nie gemacht wurde so, oder so selten gemacht wird. Ich meine, im Bundestag kann ich mich nicht daran erinnern, sowas mal gehört zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Der Zentrist in mir würde jetzt sagen, hey, die Lösung ist nicht Frauenquote abschaffen, sondern Männerquote einführen, wenn man Frauenquote einführt. Haha, man macht es denen madig, weißt du, so, dann können sie nicht mehr dieses exklusive Ding haben. Ja, wobei sie das ja behaupten. Sie behaupten ja, dass es aktuell eine Männerquote gäbe, weil das ja mehr als 50% sind. Ja, und wunderbar. Aber Quoten kann man auch andere Leute einführen, für Ossis oder für, keine Ahnung, ne? Ja, genau, das wird ja auch häufiger mal gefordert, also jetzt ganz im Ernst, ne? Also, Lehrerquoten aus oder so. Das ist klasse, das ist super, das ist wunderbar. Ja, wenn es auf jeden Fall diese, was ja jetzt da nicht Thema ist, aber dieses Paritätsding, ja, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, das ist in der Tat so. Also es gibt ja nicht nur 50% Frauen gibt es in der Gesellschaft, also müssen es 50% in Parlamenten sein, sondern alle möglichen anderen Gruppen in der Gesellschaft sind ja auch nicht richtig abgebildet da. Also Bundestag hat ja ein sehr starkes Übergewicht bei Lehrern, Juristen und was war das Dritte? Irgendwie Politikwissenschaftler oder so. Aber auf jeden Fall, ja. Viele Juristen jedenfalls. Durch solche niemals verletzt werden dürfen. Die Gleichberechtigung, das Diskriminierungsverbot ist ein Grundrecht und ein solches ein Abwehrrecht des Individuums gegen den Staat. Durch die Verdrehung zur Gleichstellung wird daraus quasi ein Recht des Staates gegenüber seinen Bürgern, nämlich die Gesellschaft gemäß seinen Vorstellungen aktiv zu formen und umzusetzen. Ja, und genau das passiert ja. Das ist ja das, was man ständig irgendwie machen will, auch mit dieser Istanbul-Konvention, mit den Stereotypen, gegen die man da kämpfen will und so. Und da hat man ja 1000 Ideen, warum man das unbedingt machen muss. Wegen Gewalt gegen Frauen und so. Und das sind ja alles, ne, wenn man sowas erstmal aus dem Hut zaubert, das ist ja ein starkes moralisches Thema natürlich, wo man halt den Leuten da so einen Schleier über den Kopf stülpen kann. So nach dem Motto, hier, unsere Mittel, die sind ja jetzt geeignet, da braucht man gar nicht weiter drüber reden und das Ziel ist ja klar und das Ziel ist ja wichtig genug und moralisch und deswegen müssen wir jetzt diese Mittel hier alle anwenden und diese Frage, ob diese Mittel überhaupt geeignet sind, die stellt sich dann ja wieder keiner. Und auch, ob das überhaupt mit den Prinzipien und den Prinzipien, die man sonst noch hat, ob das überhaupt irgendwie widerspruchsfrei ist oder so, das ist ja sowieso egal irgendwie. Ja. Zu formen. Als Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz 1994 erweitert wurde, wurde im Bericht der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat eine 50% Frauenquote noch klar und deutlich als sachlich ungerechtfertigter Dirigismus abgelehnt. Man verzichtete damals auch noch bewusst auf den Begriff der Gleichstellung. Trotzdem treiben die Merkel-Regierungen diese immer weiter voran. Das mündet konsequent weitergedacht in Totalitarismus, meine Damen und Herren. Treiber dieser Politik, ich sagte es schon, ich komme zum Schluss, ist das Gender-Dogma, das jede Ungleichverteilung zwischen den Geschlechtern in Berufen, Vorlieben und Fähigkeiten ausschließlich auf die Gesellschaft und ihre angeblich unterdrückerischen Wirkungen auf Frauen zurückgehen. Eine durch die seriöse naturwissenschaftliche Anthropologie 100-mal widerlegte Annahme. Es gibt natürlich Ja, das mit der Unterdrückung. Das ist ja überall so. Also ich meine, das ist ja das Grundtenor von diesen ganzen Sachen, die auch teilweise staatlich halt gesagt werden, dass das alles das Schweinesystem ist, was man jetzt da überwinden muss. Also das hatten wir ja letzte Woche auch mit diesem Ding von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo sie da die Leute zum Aktivismus aufrufen, wo ich bis heute nicht drüber hinweg bin. So ein Humbug. Und das von der staatlichen Stelle selber und dann überall sich darüber aufregen, dass alles strukturell ist und so und dann selber alle möglichen Ideen haben, welche Strukturen man unbedingt braucht, um irgendwelche Unterschiede da einzuführen, um irgendwelche anderen Unterschiede, die es angeblich nicht hinnehmbar sind, dann damit auszugleichen. Philipp Amthor hat gesagt, jeder Abgeordnete ist für das ganze Volk zuständig. Repräsentativ. Repräsentiert das ganze Volk, oder? Jeden Einzelnen. Auch Frauen, Männer und Männer und Frauen. Also diese Vorstellung, dass das irgendwie so wichtig wäre, die ist ja eh ein bisschen ab. Und genauso wichtig könnte man das eben mit den Berufen auch machen. Das sehe ich nicht immer den Unterschied. Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich auch gesellschaftlich niederschlagen. Und das ist gut so. Der Staat hat die Gleichberechtigung der Geschlechter zu garantieren, aber den Umbau der Gesellschaft im Sinne der Gleichmacherei zu unterlassen. Er soll mäßigend auf den Geschlechterkampf einwirken und diesen nicht noch anheizen. Das ist auch im Sinne all der Frauen, die aufgrund ihrer Leistung ihre gesellschaftliche Position innehaben. Vielen Dank. Das finde ich eigentlich auch einen guten Punkt. Dass das nicht dazu da ist, eigentlich um gesellschaftliche Konflikte anzuheizen, sondern eigentlich darum, sie zu entschärfen. Besonders gut zugehört hat man ihm ja nicht. Ja, aber weißt du, grundsätzlich ist halt so, dass eine Quote, besonders wenn du halt sagen willst, hier, ich bin so stark und unabhängig und ich kriege das alles hin, mit einer Quote, die gesetzlich durchgedrückt wird, schießt du dir selbst ins Bein, denn dadurch sagst du aus, hey, ich kriege das allein nicht hin, ich brauche den Staat, der von oben herab so einen Knopf drückt. Also es schadet halt Frauen zuallererst, dann schadet es dadurch eben den Rest der Bevölkerung und der Politik und das heizt eben den Konflikt weiter an. Anstatt dass die Leute zusammenarbeiten, verschanzen die sich in Lager und die Leute, die halt übrig bleiben, ja, denen ist es vollkommen egal. So, es gibt genug Frauen, die keinen Bock auf Feminismus haben, aber Feministen ist es vollkommen egal. So, es ist so dämlich, Mann. Es ist so dumm. Nee, Mann. Jetzt liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch darum, die Redezeiten zu beachten. Ich entziehe äußerst ungern das Wort. Und wenn ich zweimal aufgefordert habe, dann sollte man vielleicht doch zum Ende kommen. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Melanie Bernstein, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ja an sich erfreulich, dass sich die AfD in gleich drei Anträgen so intensive Gedanken zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern macht. Was man aber dann in den Anträgen liest, passt dann doch wieder zu dem, was die Kollegen sonst so zum Thema Frauen zu sagen haben. Sie schreiben in ihrem Antrag zum Aktiengesetz, dass in der Vergangenheit wesentlich weniger Frauen als Männer ihr Leben der beruflichen Karriere untergeordnet haben und in Führungspositionen aufzusteigen. Sie schreiben das, als sei das etwas Gutes. Und das ist eine Tatsache. Das ist eine ganz einfache Tatsache. Neutral, ja, ich würde sagen, das ist eher neutral klang. Ja. Ja, aber das sagst du, als sei das etwas Gutes. OPEX. Ja, das ist übrigens auch eine Frage, die ich diesen Leuten immer gerne stelle, wenn die meinen, ja, das müssten doch jetzt mehr irgendwie sein. Ob das überhaupt was bringt, so, ne? Also erstmal, was bringt das den Männern, wenn irgendwelche anderen Männer irgendwo im Vorstand sind? Das ist eine gute Frage, die man sich mal stellen sollte. Und die zweite Frage ist, warum ist das überhaupt eine bessere, eine wünschenswertere Lebensgestaltung? Also generell. Das ist ja auch schon mal eine Frage dann, weil die denken einfach, die kriegen das alles geschenkt, diese Männer da. Keine Ahnung. Und jetzt wollen sie es auch geschenkt haben. Das ist die Logik. Also, kommt mir so vor. und im Antrag Gleichstellung beenden. Die aktuelle Gesetzeslage würde dazu führen, dass Frauen sich dem Druck ausgesetzt sehen, sich bei der Berufswahl gegen ihre Interessendisposition entscheiden zu müssen. Wenn Sie also glauben, die Interessensdisposition der Frauen im Allgemeinen zu kennen. Ja, also ich meine, da haben wir jetzt halt, ja. Da haben wir jetzt halt jahrzehntelange Daten, ne? aus allen möglichen Ländern darüber. Und das ist nun mal ganz deutlich so, dass in irgendwelchen naturwissenschaftlichen Bereichen sich da eher die Männer dafür interessieren, Technik. Und für Dinge mit anderen Menschen trotzdem die sich eher die Frauen Anträge, interessieren. Das ja. hätte man einfach weglassen können. Jetzt ganz anders mit Gerechtigkeit einfach mit den Gesetzen argumentieren können. Da brauchen wir nicht so ein Zeug erzählen. Naja, die werden da drin wahrscheinlich argumentiert haben wollen, warum es keinen Sinn macht. Ja, ja, diese, das braucht man aber nicht unbedingt. Viele Worte können sie dir auch vielfach im Mund rumdrehen. Ne? Muss man nicht so viel rumschwafeln, finde ich. Naja, also ich sehe das eigentlich so, dass sie nur dazu geführt haben, dass die Leute immer wieder zeigen konnten, wie weltfremd die sind. Und nochmal zur Erinnerung, die Dame hier, das ist CDU-CSU, ne? Das ist die konservative Politikerin, die sich hinstellt und sagt so, ja, sie meint also, dass es die Frauen eher dazu neigen. Ja, was fällt ihnen ein, das zu behaupten? So? Nur weil man das, diese Tendenzen auf jeden Fall wahrnehmen kann. Also was natürlich wichtig ist, ist, dass man da dann nicht diesen Trugschluss verfällt, sich zu sagen, naja, weil das diese Tendenzen halt eben gibt, sind die Leute jetzt alle so und deswegen können wir jetzt irgendwie ein Gesetz machen, um den einen das zu verbieten oder so, weil die das ja eh nicht wollen oder solche Dinge. Das ist natürlich nicht richtig, aber diese fixe Idee, dass man alle Leute dann irgendwie, dass man jetzt unbedingt die Männer alle im Kindergarten dann haben muss oder 50% oder weiß ich nicht was oder in der Pflege oder so und die Frauen 50% irgendwie in der IT oder so, weil ansonsten ist es irgendwie ein nicht hinzunehmender Zustand. Nee, tut mir leid. Also das ist wirklich hirnrissig und das verkennt einfach diese Unterschiede, die es dann nun mal gibt in den Präferenzen von den Geschlechtern. In der Masse. Und ja, also tut mir schrecklich leid, Frau konservative Politikerin. Zeigt das nicht nur ihren Paternalismus, sondern passt auch zu ihren sonstigen Aussagen, etwa zur Einrichtung der Gleichstellungsbeauftragten, um die sie sich ja solche Sorgen machen. Im Sächsischen Landtag beantragen sie, sämtliche Gleichstellungsbeauftragte abzuschaffen, da diese Ungleichheit fördern und zu einer zunehmenden Spannung in der Gesellschaft beitragen. Sorge machen, nee, finde ich jetzt ein bisschen unangebracht, die Ausdrucksweise. Als wenn sie sich das Sorgen machen würden. Sie hatten das thematisiert, glaube ich. Ja, das ist natürlich jetzt ihre Darlegung, ja. Mhm. Aber es ist schon wieder lustig, wie witzig die das alle finden, so, ne? Also. Aber auf der anderen Seite ist alles irgendwie Unterdrückung und nicht hinzunehmende Zustände und so. Aber ja, wenn du dann hier den institutionalisierten Sexismus hast, dann eventuell werden da irgendwelche Leute nicht eingestellt wegen ihrem Geschlecht oder so. Bundessprecher Jörg Meuthen forderte schon 2015 Gleichstellungspolitik als durchgängiges politisches Leitprinzip auf allen Ebenen unverzüglich und ersatzlos zu beenden. Es handelte sich hierbei um einen unzulässigen Eingriff des Staates, der überdies aus biologischen Gründen zum Scheitern verurteilt sei. Ja, das ist eine richtige Analyse, würde ich sagen. Ja, zumindest die zwangsweise Verteilung von 50-50 ist irgendwie sicher nicht der Eingriff des Staates, den man unbedingt braucht in der freien Gesellschaft. Verdammte Axt, so schwer ist es doch auch wieder nicht. Ja, ich glaube, du hast die Frau aber jetzt mit einem Satz unterbrochen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, den sie aussagt. Nee, ich habe den Maß unterbrochen, glaube ich. Nee, alles gut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der AfD-Kollege Fabian Jacobi spricht von Gleichstellungspolitik als Zwang und behauptet, die Altparteien wollten zur Sicherung ihrer Herrschaft einen Geschlechterkonflikt anzetteln. Frauenquoten seien ein Gift, eine Säure, die unsere freiheitliche Gesellschaft zerfrisst. Naja, auf jeden Fall könnt ihr nie aufhören mit der Scheiße. Und ihr seid ja im Bundestag und ihr habt nichts anderes, worüber ihr euch Gedanken macht. Also, ihr habt schon anderes, aber es ist wirklich auffallend, wie, wo ihr da die Probleme seht, nämlich in euren eigenen Reihen mit den Geschlechtern, die Leute da haben. Und da motzt ihr dann drüber rum ohne Ende. Und dann darüber, dass irgendwelche Leute die falschen Berufswahlen treffen, obwohl es anstatt, also man könnte sich höchstens überlegen, ob man genug hat von den Leuten in den entsprechenden Berufen. Und wenn man da irgendwie feststellt, dass in irgendwelchen Berufen, zu denen eher Männer tendieren, die jetzt vielleicht nicht mehr so viele da sind, weil nicht mehr so viele Männer irgendwie Abitur machen oder so, dass man da vielleicht an der Stelle mal irgendwie eingreift oder so, was ein Thema ist, was ihr überhaupt nicht auf dem Schirm habt. Was ja auch egal ist, weil die sind halt doof und die sollen halt, müssen dann halt besser werden oder so, keine Ahnung, nach eurer Leseart oder so. Weil bei Frauen ist es ja alles immer die gesamte Gesellschaft, das gesamtgesellschaftliche Problem, alle müssen sich drum kümmern, alle an einem Strang ziehen. Und bei Männern ist es ein persönliches Problem und dann sind die halt einfach zu blöd, müssen sich selber drum kümmern. Ja, und ich finde, das Ganze läuft ja auch schon ziemlich lange und das hat sich ja in der Beziehung schon viel verändert. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal in die Ämter guckt oder so, dass da so eine Beauftragte, die ist ja so lange schon am Arbeiten, dass sie jetzt mittlerweile alle Formulare umgestellt haben, alle internen Schwierigkeiten geregelt haben zwischen Männern und Frauen und so weiter. Und dass sie jetzt eigentlich entweder überflüssig sind oder eher noch für Probleme sorgen. Jo, würde ich auch mal langsam sagen. Was ja. Da jetzt, irgendwann ist es halt alles geregelt. Irgendwann sind die Sachen halt alle gemacht und umgestellt. Aber weißt du, diese Frauenquoten da, die haben auch irgendwas latent Narzisstisches an sich, weil es dann heißt, hey, uns reicht nicht nur, dass wir feministische Ideologien jetzt und Ideen in die Chefetagen reinbringen als Ideen. Ja, es geht dann immer mehr so in so eine Bewachungsmaschinerie über, so, dass da die Männer in den Rat werden, ob sie sich auch vernünftig verhalten und so weiter. Ja, weil sie eben den Job dann machen wollen, genau. Wir kriegen den Hals nicht voll. Wir wollen immer mehr noch, immer mehr. Ja, aber weißt du, so ich wäre eigentlich zufrieden damit, wenn ich so Feminist wäre, dass meine Ideen oben ankommen oder irgendwie bei Leuten sich da durchsetzen und durch das System propagieren, weißt du? Dass Feminismus als Ideologie sich ausbreitet, ja? Aber ich würde nicht so weit gehen, das so öffentlich und so stumpf rauszuhauen, wie wir brauchen einfach mehr Frauen da rein. So, das meine ich mit narzisstisch. So, man setzt einfach Frauen mit Frauenkampf gleich und sagt, da bitteschön, deswegen brauchen wir Frauen. Und dass der Staat sich da ganz schön intensiv den einmischt, das finde ich auch, den Einwand finde ich auch berechtigt, ja. Ja, ja. Die AfD Sachsen nennt die Theorie von Geschlechtern als soziales Konstrukt eine erfundene linksideologische Lehre, geschaffen für die geplante Auslöschung der Geschlechter. Konservative Politikerin. Also ich meine, Sachsen. Also ich mein, ja, diese Einschätzung hintendran, weiß ich nicht, ob ich der unbedingt zustimme, aber dass das mit der sozialisierten Geschlechtsgeschichte da irgendwie so ein Riesending ist oder bei manchen Leuten gar komplett alles nur Sozialisierung ist, und das ist ja bei diesen Konstruktivisten hier, wo ja diese Gender-Theorie dahinter hängt, ist das ja so. Ja, konservative Politikerin, die sich darüber aufregt, dass sich jemand darüber aufregt, irgendwie zu sagen, also ich meine. Aber gerade in Sachsen, oder ich weiß, vielleicht war es auch Sachsen-Anhalt, konnte man auch sehen, wie was für ein Überhang da schon im Prinzip existiert. Die hatten doch aufgelistet, wie viel die ausgeben im Jahr oder sowas für Genderzeug, und das war irgendwie fast 1 Milliarde oder so. Und das war halt im Prinzip auch mehr, als sie aus diesem Länderfinanzhaus, glaube ich, bekommen, falls sich einer erinnert. Und das ist natürlich, es ist ja schon eine Größenordnung. Ich meine, wie sehr wollen sie das denn noch aufblähen, dieses unproduktive Bums? Ja, aber ich mache mir jetzt ehrlich mehr Gedanken über diese Aussage von wegen Konstruieren von den Geschlechtern, und die behaupten ja, das wäre Quatsch. Also, deine komische Bibel hier, Fräulein, CDU, CSU, behauptet schon mal, das wäre Quatsch. Das muss man einfach mal ganz in Ruhe auf sich wirken lassen. Ich hatte diese Beispiele ja auch schon im Familienausschuss genannt, aber da waren Sie bei der Debatte ja leider persönlich nicht anwesend. Meine Damen und Herren, angesichts der zitierten Einlassung der AfD zum Thema glaube ich einfach nicht, dass es sich bei den vorliegenden Anträgen um eine inhaltliche Weiterentwicklung der Institution der Gleichstellungsbeauftragten regeln soll, auch nicht um Gleichberechtigung, ob nun in Führungspositionen oder ganz generell. Ich halte alle drei Anträge vielmehr für ein taktisches Manöver auf dem ja hinlänglich geäußerten Weg der Zuweisung der Frauen in ihre vermeintlichen Interessengebiete. Welche das sind, können wir uns, glaube ich, alle denken. Und meine Fraktion lehnt diesen Antrag daher ab. Zuweisen und zuweisen lassen, ne? Das sind immer zwei Sachen. Ja, genau. Da, mitspielen, ne? Da nichts mehr machen also, zu wollen vom Staat herab, ist Zuweisung zu den entsprechenden Gebieten. Genau. Nicht Parität zu bekommen, ist irgendwie Zuweisung. Ja, genau. Ja, das ist aktive Unterdrückung quasi, ne? Weil entweder du zwangsbeglückst die Leute alle oder es herrscht halt eben Anarchie und das bedeutet ja, dass die Leute alle gezwungen werden. Das ist genau dieses Ding von wegen hier liberal, Freiheit, das ist alles nur, kann man sich dann für den Faschismus entscheiden und mehr bringt es nicht. Das meinen die auch immer. Herzlichen Dank. Was sie so meinen. Wortmeldung war ein bisschen spät, leider. Als nächste Rednerin wird nach der Herstellung hygienefähiger Zustände die Kollegin Nicole Bauer, FDP-Fraktion, das Wort haben. Oh mein Gott. Müssen die sonst aus dem gleichen Glas trinken, wenn nicht Corona? Nee, die wischen da ja immer noch über das Pult mit Desinfektionsmittel. Alter, das Kleid, ich krieg schon mal den Kleidenzustand. Das ist wie so eine optische Täuschung. Ja, du gehst nur das Äußere. Die Frau ist Ingenieurin, die ist schlau. Rechnen müssen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Initiativen beschert uns heute die AfD am Freitagnachmittag mit dieser Debatte und spielen sich dabei als Apostel der Gleichberechtigung für Männer und Frauen auf. Dabei zeigen Sie eigentlich in allen drei Initiativen, dass Sie erstens überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht, und zweitens, dass Sie 0,0 Interesse haben, etwas zu verändern. Moment, da muss ich den Herrn von der AfD in Schutz nehmen. Der hat konkrete Vorschläge gemacht, also wo man ansetzen könnte. Aber gut, wenn du nicht verstanden hast. Zu Zielen, die man halt nicht teilt, ne? Also ich meine. Ja, aber sie hat halt gerade behauptet, ja, das ist halt. Dass sie nicht verstanden haben, worum es geht, weil in Wahrheit geht es ja darum, dass wir jetzt lauter Frauen haben, die auch Ingenieure sind, wie hier die Frau Bauer, und ich nehme mir das auch überhaupt nicht übel. Ich halte sie halt nicht so unbedingt für geeignet, aber ich verstehe schon, warum sie ihre Ansichten halt eben hat, weil sie hat ja so eine Karriere irgendwie gemacht. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, ob sie die auch nur aufgezwungen bekommen hat oder so, scheinbar ja nicht. Also warum das dann nicht mit Freiwilligkeit irgendwie gehen soll für die Leute, die da Bock drauf haben, ich verstehe es nicht. Aber ja, kein Plan. Vielleicht ist sie auch einfach nur umgeben von Leuten, die ihr das alles die ganze Zeit sagen, dass man ja jetzt andere Leute da irgendwie auch zu beglücken muss oder so. Man weiß es nicht. Statt Gleichstellung. Aber das ist doch eigentlich gar nicht der Punkt. Es geht um eine echte, um gelebte Gleichberechtigung im Alltag. Ja, formal genießen Frauen und Männer in Deutschland die gleichen Rechte. Und das Grundgesetz bietet auch den Rahmen. Aber es geht darum, den Artikel 3 Absatz 2 entsprechend auszugestalten. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von Männern und Frauen. Und Sie fordern als weiteres, nicht das Geschlecht als unterscheidende Variable heranzuziehen. Auch hier ist die Analyse falsch. Denn trotz gleicher Rechte bewegen sich Frauen in Berufen, in Politik und Gesellschaft eben nicht auf Augenhöhe mit den Männern. Und das hat etwas mit geschlechterspezifischen Rollenzuschreibungen zu tun. Ja, klar. Dann gebe ich zurück an Herrn Tschüss. Also. Sandwiches, ja. Sehr schönes Standbild, Chris. Das gefällt mir ausnehmend. Ja, ich meine Rollenzuschreibung. Man denkt manchmal so. Rollenzuschreibung. Ach Mann. Vor allem, also auch, dass sie Sie geht nicht mit Argumenten auf das ein, was der Typ von der AfD gesagt hat, sondern sie behauptet rundheraus in jedem ihrer Statements, dass das, was er sagt, falsch ist und das, was sie sagt, richtig ist. Ja, also dass man es halt nicht verstanden Niveau, hat, weil Rollenzuschreibungen, die müssen... Irgendwie auf dem Niveau eines Kindergartens, was da abläuft. Ja, das ist halt diese Denke von wegen so, ja, die Leute kommen irgendwie an und dann sagt man der Frau so, nee, Politik ist aber nichts für dich. Du machst das jetzt nicht oder so, keine Ahnung. Ja, oder dann geht die betröppelt weg. Und, ja. Und dabei wirklich, also ich meine, ich bin da jetzt auch schon ein paar Jahre in Parteien und ich arbeite in der IT und in beiden diesen männerdominierten Bereichen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Sämtliche Leute fallen über ihre eigenen Füße bei dem Wunsch und der Freude darüber, wenn es dann mal klappt, dass man irgendwo Frauen gefunden hat, die da Bock drauf haben. Und alle möglichen Leute machen da irgendwie Platz und teilweise machen sie halt auch Platz für Leute, die viel weniger Erfahrung haben, noch viel jünger sind oder so, als man das bei den Männern überhaupt machen würde. Vor allem, seit wann ist es denn schlecht, eine männerdominante, irgendwie dominierte Richtung zu haben? Seit wann ist das schlecht? So. Ja, das ist sehr schlecht, weil Männer ist halt das böse Geschlecht, so es sei denn Ich glaube, das ist so das, was mich am meisten da auch noch dran stört, an diesem ganzen Frauenquotending. Es wird dir so verkauft, als sei das so ein Panazeum für irgendein Problem, was Feministen sich ausgedacht haben, wozu es keinen Belege gibt und es einfach nur so männerdominierter Bereich. Kritisch. Das ist die herrschaftskonstituierende Kraft des Geschlechts oder so. Das kommt ja auch rein, halt diese kritische Sichtweise und die haben die ja alle schon komplett gefressen. Also ob das jetzt die Konservativen sind, so wie die Dame von gerade eben, oder ob das die Liberalen sind, wie die Frau Bauer. Es ist wirklich kompletter Usus mittlerweile und wenn du dann irgendwie sagst, dass das Quatsch ist, dann kommt dann irgendwie Konstantin Kuhle und sagt, ja, schreiben Sie nochmal Gender-Gaga mit rein, damit der Tweet rund ist oder so. Wir haben top ausgebildeten Frauen deutschlandweit, aber warum haben wir immer noch eine Lohnlücke? Und warum sitzen so wenige von diesen Frauen in den Vorständen? Warum haben wir eine Lohnlücke? Warum? Verquicken sie völlig unzulässig Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Ich bin mir sicher, wenn die Frauen ordentlich ausgebildet sind, dann bekommen die auch das ordentliche Geld. Top ausgebildeten Frauen. Ja, es ist ja auch so bei den Jüngeren mittlerweile. Also teilweise ist ja auch dieser Pay Gap und da in den Orten ja gerade witzigerweise, die wirtschaftlich schwächer sind, so wie im Osten der Republik zum Beispiel, ist der Payback Gap. Sammelte Punkte? ja auch kleiner, beziehungsweise invertiert, also mittlerweile sogar. Und ja, aber es ist natürlich, das ist alles egal, es geht nur darum, dass man meckern kann, dass man wieder sagen kann, hier, uns wird Unrecht getan, wir brauchen jetzt dringend. Ja, also ich finde das gerade halt eben dieses ewige, diese Leute sind hier gewählt, um die Leute hier in dem Land zu vertreten und was dabei rauskommt ist, es ist alles furchtbar und wir müssen sofort... Das ist alles Frauenpolitik auch für die. Die machen alle Frauenpolitik. Also ich meine, manchmal auch noch ein bisschen was nebenbei. Ja, man kann sich natürlich darüber streiten, ob das überhaupt, ja, also ich würde sagen, nicht unbedingt sagen, dass das wirklich in deren Interesse halt eben ist. Ist im Interesse von ein paar Leuten, die da vielleicht auf irgendwelche Aufsichtsposten irgendwie stielen oder irgendwelche Berufsfeministen oder so. Boah, ich meine, das sind ein paar hundert Leute vielleicht in Deutschland. Dass da wirklich einfach diese Idee weiter durchgesetzt und wiederholt wird von diesem Michael Bay Gap. Ey, das ist so dumm. Das ist so dämlich. Das macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn. Das beste und einfachste Argument dagegen, dass halt das Gender Pay Gap überhaupt nicht existieren kann im kapitalistischen System, ist, dass du, wenn du für exakt dasselbe Resultat einer anderen Person 29 oder x wie viel Cent weniger zahlen kannst für einen Dollar, den ein Mann verdient, ja, egal ob Frau oder Schwarze oder sonst wen, dann macht es keinen Sinn, einen Mann einzustellen, weil du nämlich für die Kosten für die Produktion viel weniger eine Frau einstellen könntest. Das wäre viel billiger für dich. Und deswegen würde man eigentlich, wenn es so ein Gender Pay Gap sehen würde, Leute sehen, die dann zum Beispiel zu Frauen hinkommen und sagen, hey Karen, du hast jetzt genug gearbeitet, wenn du jetzt noch Überstunden machst, wirst du gefeuert. So, nee, das sieht man aber nicht. Weißt du, Männer machen einfach mehr Überstunden, sind kompetitiver unterwegs im Beruf, wollen aufsteigen, wollen eher Karriere machen in anderen Bereichen, die eventuell auch gefährlicher sind und somit mehr belohnt werden von finanziellen her als Frauen. Und das ist auch vollkommen normal. So, es ist auch vollkommen okay. Aber nö, scheinbar ist es doch nicht. Und dann kommt dieser Michael Bay Gap. Weißt du, so, immer so frei und selbstbestimmt gewählt ist. Gleiche Rechte müssen auch in gleichen Chancen münden. Und dafür setzen wir uns ein. Das ist doch in Chancen münden. Wir vor. Chancen sind am Anfang, das mündet doch nicht in Chancen. Das ist so, das ist fast schon Planwirtschaft. So. Also ich finde, ja, das kann man doch so gar nicht steuern. Das ist so eine, das ist ein hehres Ziel und so, aber um es durchzuhalten, ich muss immer an den guten Prokrustes denken, der halt nur dieses große und dieses sehr kleine Bett in seinem Haus hatte. Und wenn jemand Großes kam, hat er ihm die Beine abgehackt, damit er ins kleine Bett gepasst hat. Und wenn jemand Kleines kam, hat er ihn so weit gestreckt, dass er ins große gepasst hat. Und keiner von den Leuten hatte richtig Spaß damit. Das ist eine Geschichte. Ja, aber meine Frage ist, hat man Konsens gegeben gehabt? Also war das eingewilligt? Meine Frage ist, waren das alles Männer, die da schlafen wollten? Ich denke schon, ja. Also so in den klassischen griechischen Sagen kommen Frauen ja dann eher am Rande vor. Sie fordern, die Vorgaben zur Frauenquote ersatzlos zu streichen. Aber einen konstruktiven Vorschlag, das wissen wir ja schon, können wir nicht erwarten. Ja, das ist auch so eine Sophistrie, die da die ganze Zeit betrieben wird. Dass man immer dieses Ding sagt von wegen, nee, du kannst ja jetzt nichts gegen sagen, gegen die dumme Idee, die wir hier hatten, weil wir wollen ja konstruktiv was haben. Mach doch mal einen neuen Vorschlag, wie man diese Ziele, die wir hier einfach mal postuliert haben, dass das erreichbare Ziele A sind und B anstrebenswerte Ziele, was wir alles überhaupt nicht mehr hinterfragen, ist einfach gesetzt. So, ne? Du kannst ja nicht sagen, dass du da einfach diesen Zielen nicht hinterherarbeiten willst, weil das ist ja ganz schön negativ so. Aber wir können uns hier hinstellen und sagen, die ganze Gesellschaft ist scheiße und die Frauen werden unterdrückt. Das ist überhaupt nicht negativ. Das ist konstruktiv. Ja. Wir Freie Demokraten haben gestern an dieser Stelle einen Vorschlag vorgelegt, nämlich familienbedingt. Na, was meint ihr, was war der Vorschlag? Irgendeine Quote? Nee. Das ist so ein Ding, das betrifft garantiert jede, also mindestens jede zweite Frau, würde ich mal sagen. Also, eine freiwillige Quote? Ich sage das jetzt sarkastisch übrigens. Also es betrifft ganz wenige. Denk mal, ganz wenige Frauen. Trans oder Männer. Auch ganz wenige Männer. Ja, eine Transquote halt, oder? Nee. Keine Quote. Okay, ich löse auf. Bedingte Auszeiten für Führungskräfte. Jeder in unserem Land soll die Chance zur Verwirklichung haben. Egal Alter, ob Mann oder Frau. Egal ob Alter, Auszeiten für Führungskräfte. Und was ist, wenn du bei Aldi an der Kasse stehen musst jeden Tag? Ich glaub's einfach. Bist du keine Auszeit. Auszeiten für Führungskräfte. Mädchen, die kriegen so viel Geld, genau deswegen, weil sie so hart arbeiten. Und wenn man so viel Geld verdient, kann man sich die Auszeiten selber nehmen. Wenn ja, man oder das Teilzeit, will. Ne? Teilzeit für Führungskräfte. Gott, echt diese. Wie kann man denn auf der einen Seite der kritischen Theorie hinterherlaufen und auf der anderen Seite irgendwie harte FDP-Schiene fahren, irgendwie Auszeiten für Unternehmer, Führungskräfte. Man könnte ja sagen, das ist so unkritisch. Jahr halt, ne? Es ist jetziges Jahr einfach. Es ist diese ganze gesellschaftliche, kulturelle Beschallung mit diesem ganzen Kram, dass man das halt überall hört und dann denkt so, ja, wird schon was dran sein. Also. Ah, es wäre so toll, dass du dann so. Und dann so machen sie so irgendwelche Abenden da, irgendwelche, gab es letztens auch von der FDP irgendwie so ein so ein Gründerinnenabend, wo sie da auch groß rausgetwittert haben, von wegen, ja, weniger Frauen als Männer gründen und das muss sich ändern, wo ich dann dem lieben Herrn Buschmann was, glaube ich, geantwortet habe, ob er denn dann gerne den Frauen alle Testosteron spritzen möchte. Weil aus meiner Sicht ist das halt der einzige Grund, warum es weniger Gründerinnen als Männer gibt, weil man dafür halt eben Risikobereitschaft braucht und dieses Testosteron nun mal erwiesenermaßen dazu führt, dass die Leute risikobereitschafter sind und eine höhere Risikobereitschaft haben und das perfekt erklärt und es deswegen auch Humbug ist anzunehmen, dass sich das irgendwann mal ändern sollte und dann irgendwie genauso viele Gründungen von Männern wie von Frauen sind. Und das Einzige, was ich mir eigentlich vorstellen kann, ist A, wir spitzen den Testosteron oder B, wir halten halt die Männer so stark fest und von allem ab und so, dass wir dann irgendwann da genauso wenig Gründungen haben. Das wäre natürlich auch eine Alternative, ja. Weißt du, wenn du mehr Auszeit haben willst als Gründer, dann kannst du eigentlich dich einfach perfekt damit abfinden, was du jetzt gerade im Leben hast und nichts im Leben weiter aufbauen, sondern einfach nur dir überlegen, wie toll du doch eine Führungskraft bist, ohne Verantwortung für irgendwas zu tragen, ohne irgendwas aufgebaut zu haben, ohne Wert zu generieren, einfach nur den Gedanken zu haben. Ja, mit diesen ganzen Auszeiten, das ist ja auch der Grund für diesen Pay Gap teilweise, ne? Also weniger Arbeitszeit, Teilzeit dann halt eben. Genau, ja. Wobei sie diesen Pay Gap ja auch auf den Stundenlohn berechnen, mit anderen Worten. Aber ja, das wirkt sich da ja halt auch aus über diese Gesamtzeit, die man dann da irgendwie verfügbar ist. Und auch, wir haben das ja auch teilweise in irgendwelchen Bereichen wie Tierärzte, irgendwie was früher ein männerdominierter Bereich war, wo es jetzt mehr Frauen gibt, die da studieren. Und da hast du dann plötzlich einen Mangel, obwohl du genauso viele Studenten hast. Ja, und das liegt halt eben daran, aussteigen wegen Familie, ne, zurücktreten irgendwie. Und die Männer, die haben wir durchgeschuftet von Abschluss vom Studium bis zur Rente und waren dann da verfügbar. Und jetzt machen das alles Frauen und schon hast du einen Mangel. Und dann hast du auch noch so Sachen wie, dass die Frauen dann eher in die Richtung diese Haustiere, Kleintiere und so gehen und die Männer dann eher in Richtung von diesen Nutztieren. Und die Nutztiergeschichten brauchst du in der Landwirtschaft auf jeden Fall. Und da hast du dann in so einem Land wie Niedersachsen, bei mir zum Beispiel, hast du dann irgendwie Probleme mit den Veterinären. Und das machen jetzt mehr Frauen. Und da hast du dann halt solche Probleme. Also stellen sich Leute hin und sagen, ja, was ist denn hier los? Und fordern, dass die Leute sich da mehr Auszeit nehmen können und so weiter. Ja, aber die Arbeit muss auch irgendwie gemacht werden. Das ist dann auch wieder irgendwie so ein Ding. Ja. Klar, die Leute sollen sich nicht zu Tode schuften oder so. Die sollen irgendwie gucken, dass sie auch ihr Leben leben können von der ganzen Arbeit, die sie da reinstecken und so. Aber irgendwo, ist es halt auch dieses so Kinder aufziehen und so, da muss man halt auch richtig viel Arbeit rein investieren. So, da muss man dann auch in diese anderen Erwerbsarbeit dann mal kürzer treten. Und das werden immer die Frauen eher sein, die das machen wollen und können und so. Und das werden auch die sein, die sich dafür entscheiden am meisten. Und da kannst du machen und drehen und schrauben, wie du willst. Also. Ja, aber Chris, dafür kämpfen die doch, dass nicht nur Frauen sich da freiwillig gezwungen für entscheiden. Also, wird wahrscheinlich auch eine Quote dafür geben. Ja, aber Männer und Frauen gleich lange irgendwie das unterbrechen, damit halt der Gender Pay Gap nicht. Das ist ja, was ich meine. Das ist genau, was ich meine. Es müsste dann so eine Position geben von so einem Arbeitsaufpasser, der da hinkommt und sagt, okay, Karen, du hast genug gearbeitet, jetzt geh mal nach Hause. Oder, hey Karen, der Bob, der geht jetzt nach Hause, den haben wir eine Stunde früher gehen lassen, sonst wird er gefeuert, damit du jetzt für ihn arbeiten kannst. Das ist doch klasse, freu dich doch, ist doch super. So, stell dir vor, es ist Arbeit und keiner geht hin, Mann. Das ist so dämlich. Oh, Junge. Ja, oder sie wollen halt eben das Geld und die Anerkennung, das alles haben für einen Bruchteil davon halt eben. Ja, und sich dann sagen so, wir sind aber genauso gut, weil wir machen ja die gleiche Arbeit. Und es ist so dermaßen ein erste Welt. Wir haben jahrelang Tweet um Tweet Posten. Ja, ich erinnere mich da vor allem noch an diese BBC-Geschichte. Ne? Das war ja auch so ein Ding, was auch in den deutschen Medien plattgetreten wurde ohne Ende. Die hatten ja dann ich weiß nicht, ob es zwei oder drei unabhängige Prüfungen da gemacht, um diesen Pay Gap da festzustellen. Und diese zwei Firmen, die das durchgeführt haben, haben beide gesagt, dass es diesen Pay Gap nicht gibt. Also es gibt objektiv halt eben schon, dass die Top-Verdiener halt bei der BBC alles Männer waren. Aber diese, der Grund, warum die Top-Verdiener waren, den haben diese Leute halt ausbuchstabieren können. Die haben genau sagen können, woran das liegt. Und das lag halt eben daran, dass sie entweder in Bereichen sind, die besonders, wo es eine großen Wettbewerb gibt, auch mit Privatsendern und so, zum Beispiel im Sportbereich, ne, wenn du da halt eben Sportkommentatoren, und das gab es ja halt zum Beispiel im deutschen Fernsehen auch, dass sie sich darüber beschwert haben, dass irgendwelche Sportexperten bei ARD und ZDF zu viel Geld verdienen. Aber das ist nun mal so, wenn die denen das Geld nicht geben, dann gehen die zu den Privatsendern. Und das ist dann halt die Frage, ob man das dann haben will. Ich würde ja sagen, das muss nicht im öffentlichen Rundfunk laufen, dieses Sportzeug. Wenn das die Leute sowieso interessiert, dann kann es auch im Privaten laufen. Aber wenn man sich dann halt dafür entscheidet, dass man das übertragen will, dann ist man da halt in Konkurrenz mit den Privaten und dann muss man den Leuten halt eben entsprechende Gehälter bezahlen, damit die dann da auch da arbeiten wollen. Und dann im Unterhaltungsbereich ist genau das Gleiche. Also diese Top-Leute bei der BBC, das waren alles Leute, die im Unterhaltungsbereich waren, im Sportbereich und auch bei diesen, die sie jetzt verglichen hatten aus dem Nachrichtenbereich, da hatten sie dann wieder den Unterschied, dass die Leute einfach mehr gemacht hatten. Also die haben mehr Schalten gehabt, die waren da lauter solche Dinge, die auch wieder objektiv feststellbar waren, wo man halt sagen konnte, okay, diese Person hat hier einen größeren Wert für die Produktion und deswegen hat die auch ein höheres Gehalt. Und das ist dann halt so. Und die Frauen könnten das auch alles erreichen, diese Bereiche. Und in manchen Bereichen, wo man da wahrscheinlich nicht hingucken will, das waren jetzt halt nicht der Top vom Top, aber ich wette, wenn man sich andere Dinge vergleichen wollen würde, dann würde man da auch Unterschiede in die andere Richtung sehen von irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, diese irgendwelche Sendungen da haben in der BBC, die auch viel geguckt werden, die von Frauen moderiert werden, im Vergleich zu anderen Sendungen, die nicht so viel geguckt werden, die von Männern moderiert werden. Aber nein, die haben sich nur die Top-Leute angeguckt und haben gesagt, die verdienen ja so viel Geld und das sind alles Männer und haben dann darauf geschlossen, dass das ja alles total ungerecht ist und dann hatten sie halt noch diesen einen, wo die eine da geklagt hat, diese Korrespondentin aus dem Nachrichtenbereich, dass ein anderer Korrespondent da irgendwie mehr Geld verdient und ich glaube, sie war irgendwie zuständig für China oder so und er war irgendwie für Amerika zuständig und hat halt viel mehr zu tun als sie da und und da hat sich das halt auch noch dran erklärt, aber nein, diese Mythos von wegen, dass die da alle ungerecht bezahlt werden würden bei der BBC, das wird heute noch wieder nachgeplappert an allen möglichen Ecken und Enden, obwohl das mindestens zwei, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren, Gutachten da festgestellt haben und schon allein, dass sie das zweite Gutachten gemacht hatten, das war ja schon so, weil das erste Gutachten das falsche Ergebnis gebracht hat, nämlich, dass es diese ungerechtfertigte Bezahlung da, die unterschiedlich ist, nämlich nicht gibt und das, Das ist halt, genau wie du gesagt hast, das Privat. Mit oder ohne Kinder, das ist zeitgemäß, modern und dringend notwendig. Und zu Ihrer letzten Forderung, zu den Gleichstellungsbeauftragten, sage ich nur so viel. Fangen Sie in Ihren eigenen Reihen an. Verkneifen Sie sich Ihre herabwürdigen Kommentare und Ihr unerträgliches Macho-Gehabe. Damit würden Sie dem Miteinander zwischen... Bin absolut dafür. Ja, fang an. Wo hat denn der Typ von der AfD Macho-Gehabe? Ja, ich glaube, das war jetzt eine größere... Das war jetzt an die alle da gerichtet, denke ich mal. Ja. Aber ich meine, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Macho-Gehabe von denen und dieser ganzen Rumlacherei und diesem ganzen Kram, was die anderen da machen? Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Weißt du, ich meine, ich würde eigentlich eher so drauf schauen können, es kommt halt drauf an, wie du die Sache da betrachtest, mit diesen ganzen Führungspositionen und Geschlecht in diesen Rollen. Ich würde sagen, hey, es ist richtig cool, dass es überhaupt Führungspositionen gibt und es ist richtig klasse, dass Leute was erwirtschaften, das ist doch super, ist doch klasse. Und dann würde ich auf Frauen schauen und dann sie halt befragen so und würde ich merken, hey, Frauen sind viel entspannter und viel häufiger und viel öfter in den Positionen, in die sie zuerst reinkommen, schon zufrieden mit ihrer Position. So, die wollen wollen teilweise überhaupt nicht Karriere machen. Die sind zufrieden mit der Karriere, die sie für sich halt definieren, so mit der Position, die sie bekommen, steigen weniger häufig, weniger notwendigerweise auf in Firmen, weil sie es für sich selbst so entscheiden. Vor allem muss es aber doch individuell möglich sein und das ist es doch eigentlich auch. Es ist halt einfach, sind halt zwei verschiedene Fragen, ob du fragst, hey, möchtest du mehr Geld verdienen oder ob du fragst, hey, möchtest du mehr Arbeit machen dafür? So, das allein ist so der entscheidende Faktor, der das auftrennt. Natürlich würde meine Mutter zum Beispiel auch gerne, sie hat ja die Möglichkeit, in ihrer Firma weiter aufzusteigen, aber sie will nicht die zusätzliche Verantwortung für den Preis, den sie dafür bekommt, reinstecken. Sie würde viel lieber andere Sachen machen mit ihrer Zeit. Und auch da, perfekt, voll gut. Niemand würde sagen, hey, aber deine Firma unterdrückt dich, weil sie gibt dir die Möglichkeit, aber du nimmst sie nicht an, weil Verantwortung. Ja, sollen wir jetzt weniger Verantwortung machen? Müssen wir jetzt komplette Unternehmen durchlöchern und sie generell halt wirtschaftlich verringern, so von dem Output, den sie generieren? Das ist doch viel schädlicher für die Gesellschaft, da reinzugreifen und das irgendwo runter zu regulieren, nur damit da jetzt eine Frau oben sitzt. Was für eine Firma erstellst du dann für diese Frau? Das ist dann eine Firma, die irgendwo gekrüppelt ist und auf Krücken rumläuft, weil heißt, du darfst nicht eher mehr verdienen. Das ist so schwachsinnig, Mann. So dämlich. Mich erinnert das an die Möhring von der Linken, die gesagt hat, das ist massenhafter Lohnraub. Ach, nee, ey. Männer und Frauen in Deutschland wesentlich nach vorne bringen. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Immer gern. Wie soll denn? Vielen Dank, Frau Männer nach vorne Kollegin bringen? Bauer. Das verstehe ich nicht ganz. Nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthild Rehwert, SPD-Fraktion. Oh mein Gott, jetzt kommt das kann ja heiter werden. Oh mein Gott. Nicht Rehwert. Da sind ja jetzt zwei Pünktchen bei mir über dem A, die da nicht hingehören. Aber Frau Kollegin Rabert, selbstverständlich haben Sie das recht korrekt angesprochen zu werden. Also die Kollegin Mechthild Rehwert, SPD-Fraktion. 1A. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Warte. Hat ihn Stimmkanzler an? Das Grundgesetz verpflichtet den Staat in Artikel 3 Absatz 2 die Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzusetzen und aktiv Benachteiligungen zu beseitigen. Als auf dem Grundgesetz stehende Demokratinnen und Demokraten tritt meine SPD-Bundestagsfraktion für eine aktive Frauenförderung, Gleichstellungs- und Genderpolitik ein. Und wir tun sehr gut damit, wie ich auch von der Mehrheit des Hauses hier weiß. Wir wollen Gesetze, die Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern unterstützen. Dabei haben wir in den vergangenen Jahren viel getan. Das Elterngeld, die Quote für Frauen in Führungspositionen in Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst, der gesetzliche Mindestlohn, das Rückkehrrecht auf die vorherige Arbeitszeit, die Sexualstrafrechtsreform, nur um einige wenige zu benennen. Und in dieser Legislatur haben wir noch weiteres geleistet. Unter anderem, wir haben die erste ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung verabschiedet. Wir errichten eine Bundesgleichstellungsstiftung. Wir wollen eine ernster genommene Gesetzesfolgenabschätzung hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit. Wie soll das aussehen? Wir kämpfen für Parität in allen Parlamenten. Kurzum, wir kämpfen mit starken Hebeln für starke Frauen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Geiler Spruch, oder? Starke Wie? Frauen brauchen keine starken Hebel. doch, starke Frauen brauchen ihren Arsch hinterher getragen. Aber mit starken Hebeln auf starken Hebebühnen das Ganze da oben hochgehebelt. Starke Bodybuilder brauchen stark fucking Testosteron-Spritzen, Alter. Kein Wort auf das ein, was da beantragt wurde oder so. Ne? Starke Bodybuilder brauchen schwere Gewichte und starke Frauen brauchen ihren Arsch hinterher getragen. Oh, Alter. Oh. Starke Frauen brauchen starke Männer, die starken Frauen den Weg frei machen. Halt doch die Fresse, Alter. Kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ey. Anstatt dass sie hingeht und schaut, was Frauen erreicht haben, geht sie hin und sagt, ey, das ist immer noch nicht genug, lol. Es ist niemals genug. Es wird niemals genug sein. Kommunismus ist der Horizont selbst. So, du. Ja, vor allem wird das irgendwie dreist mit Gleichstellung bezeichnet und das ist alles Frauenkrempel, ne? Das ist halt so dumm. Mag es zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Politik durchaus Differenzen darüber geben, ob die bisherigen Maßnahmen nur erste Schritte oder bereits große Erfolge hinsichtlich der Verwirklichungschancen für Frauen geben, so ist doch eines gewiss. Ein Zurück in tradierte Rollenmuster wollen wir beide nicht. Tja, jetzt ist halt die Frage, ist jetzt schon was erreicht oder ist noch nichts erreicht? Oder was? Ich kenne die Antwort. Die Antwort ist, wir haben schon sehr viel erreicht, aber noch nicht alles und nicht genug. Und hier habe ich noch einen weiteren Plan. Das ist so. Oh, nee, Mann. Ja, die hat doch ein bisschen die Lampe an, oder nicht? Ja? Vielmehr stärken wir Demokratinnen und Demokraten die Istanbul-Konvention als auch die Frauenrechtskonvention CEDAW. Wir wollen das Recht auf Gleichstellung für jede Person, für Frauen, Männer und Diverse zu jeder Zeit ihres Lebenslaufes verwirklichen. Okay. Ich und den Plan. Gegner. Ja, aber das ist doch unmöglich, Mensch. Ich habe nee, es ist unmöglich. Was willst du mit den Leuten machen, damit du immer die gleichen... Mars, du bist nicht progressiv genug. Es ist absolut machbar. Du machst Folgendes. Du machst ein Transgender-Durchsetzungsgesetz, das einfach definiert, dass alle Chefetagen, alle Männer oder Frauen einfach wie Frauen sozialisiert werden sollen. Dann sind sie Frauen und somit haben wir 100% Frauenquote überall. Ja, wenn jemand wie Frauen sozialisieren, wenn die Sozialisierung von Frauen nichts weiter ist als ein Konstrukt? Ja, aber du sollst einfach die Top-Chef-Etage an Männern als Frauen betrachten, dann sind sie Frauen. Sie müssen sich nicht mal wie Frauen kleiden. Dann sagst du einfach, die sind Transgender, die präsentieren sich wie Männer, aber sind eigentlich Frauen, weil hahaha. Ja gut, dass diese Argumentation den ganzen Elfenbeinturm da sowieso zum Einsturz bringen kann. Ja, ja. Weil sie gleichzeitig halt auf der einen Seite das Ding hochziehen und auf der anderen Seite behaupten, jeder kann sein, was er will. Naja. Das fällt Ihnen auch nicht ein, oder? Eigentlich sollte die AfD-Fraktion, wenn sie mal richtig was reißen will, komplett sich als weiblich identifizieren und sagen, wir sind die erste 100% weibliche Fraktion im Bundestag. Ja, weißt du, dann wirst du wie in der Kirche, wirst du erstmal so getauft als Frau. Jeder wird einfach als Frau getauft und dann passt schon. So, Konvertiten, Alter. Oh je, das habe ich jetzt gesagt. Ups. Freiheit und Antidiskriminierung für jeden Menschen, die hier einen Gesetzentwurf zur Änderung des Aktiengesetzes vorgelegt haben, möchte ich nur sagen, die Begründung ist einfach skandalös und beschämend. Sie wollen ein Gesetz ändern, weil männliche Bewerber, und ich zitiere, um die Früchte ihrer harten beruflichen Leistung gebracht werden. Schluchz, mir kommen die Tränen. Ja, schlimm, ne? Ja, vor allem hat sie gerade gesagt, sie will etwas gegen Diskriminierung tun. Und reagiert so drauf, Alter. Ravat, bitte, kannst du dein Skript vorher lesen, bevor du es aussprichst? Ja, aber sehen die wirklich so? Das ist geil. Also die sehen das ja wirklich so, dass halt eben die Frauen alle mindestens genauso gut dahin für gearbeitet haben und so. Und ja jetzt nur, dass durch diese Quotengeschichte halt verwirklicht wird, dass sie dann da aufsteigen können, was vorher halt nicht gegangen wäre. So sehen die das ja. Und deswegen halt auch. Ross hat 3 Monate auf der Ölplattform gearbeitet. Saskia hat 3 Monate in der Kita gearbeitet. Warum weißt du, kriegen dann, die nicht dann das soll sie doch einfach, dann soll sie doch froh sein, dass es jemanden anderes gibt, der diesen Job macht. Weißt du, so wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas essen will, dann kann ich mir was bestellen und dann freue ich mich, dass es einen Koch gibt, der das super für mich zubereiten kann. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, ey, ich koche auch sehr gut für mich und ich bin mindestens genauso gut wie der Koch. Ja, so, und deswegen muss ich jetzt der Koch sein. So, nein, ich wäre einfach froh, hey, cool, es gibt da jemanden, der den Job schon macht und der macht ihn richtig gut, mindestens genauso wie ich, ist doch klasse. Kann ich was anderes machen oder mich auf denselben Posten bewerben? So, das wäre eine Entscheidung, die ich selbst treffe mit Eigenverantwortung und ich würde nicht zum Staat gehen und sagen, ey, wir brauchen eine Quote für Leute, denen ich angehöre, rein zufällig. Das ist so dämlich, das ist wirklich dumm. Das meine ich mit narzisstisch. Nur Antidemokratinnen haben Angst, vor der 1995 auf der 4. UN-Frauenkonferenz als Ziel festgelegten, ich zitiere, Machtgleichstellung der Frau. Nur Antidemokraten wollen, wie hier ebenfalls in einem vorgelegten Antrag, ich zitiere, Gleichstellung beenden und diskreditieren darüber hinaus das weltweit wichtige Prinzip des Gender Mainstreaming. Das weltweit wichtige Prinzip. Ich habe manchmal das Gefühl, da steht dann echt jemand von der religiösen Sekte und sagt, ihr ignoriert das weltweite Prinzip der harmonischen Schwingung. Aber es ist genau das, was er gesagt hat am Anfang, dass sie das einfach den Leuten aufdrücken wollen. Peng. Ja. Wir haben hier recht, fertig. Ja, und auch, dass sie mit Macht da, ne, das Macht-Gleichstellungsprinzip von der kleinen, na, also du bist ein Antidemokrat, wenn du von der kleinen Gruppe da, die sich überlegt hat, oh, wir haben ja zu wenig Macht, wir brauchen das Macht-Gleichstellungsprinzip. Sie hat buchstäblich eine falsche Dichotomie hier gerade abgelassen, von entweder bist du Feminist oder du bist Antidemokrat. So, nee, so funktioniert es nicht. Das ist genau das Problem, was Feminismus schon seit Ewigkeiten hat. Und so Leute wie hier die Frau Rawert hier, die hilft dem nicht. Die ist einfach richtig schlecht darin, ihre Argumentation rüberzubringen. Aber sie ist ehrlich und offen und das ist toll, weil man genau sehen kann, wo halt Probleme sind. So in Feminismus meine ich. So. Ja, vielleicht wählen die Frauen sie ja dafür, das weiß ich nicht genau. Ja. Könnte sein. Vor 3 Tagen, am 15. September, haben wir den Tag der Demokratie begangen. Zu Recht wurde in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass autoritäre, neurechte und menschenfeindliche Ideologen und Bewegungen häufig versuchen, den Antifeminismus und das Antigendering als ihren Türöffner und Verstärker zu nutzen. Ja, das ist ja toll. Guck mal, dann ist auch jeder praktisch automatisch rechts, der gegen Gender und Feminismus. Oh, das ist ja toll. Das ist ja eine Keule, mit der ich jeden Gegner aufschalte. Ich frage mich auch, wie das funktioniert mit diesem Anschluss. Weil die das ja immer behaupten, dass diese Anschlussfähigkeit, was führt dann dazu und so weiter, das wurde uns ja auch schon vorgeworfen, dass wir ja mit diesem Antifeminismus alle rechts geworden wären oder so. Das ist wahrscheinlich heute auch wieder, weil wir jetzt hier die AfD gelobt haben, also in Ansätzen. Und ja, also warum ist das denn so ein Türöffner? Wen beeindruckt das denn? Also wenn das alles nur Antidemokraten sind überhaupt, die sowas sagen könnten, welche Tür soll das dann öffnen? Es ist halt einfach auch diesen Fehler da, den sie gerade da genannt hat, mit diesem, wer halt, Leute, die das verwenden, ja, haben auch gekauft. So. Das ist einfach Modus Morons, zu sagen, so, wenn A, dann B, weißt du, wenn ja. du halt irgendwie. Ja, ohne Witz. Und ich kann dir auch genau sagen, wenn du jetzt diese Leute, die das da gestern erzählt haben, wenn du die fragen würdest, dann würden sie garantiert sagen, Gamergate und so. Ja, die Leute verstehen halt nicht, dass eine Implikation keine Synonymie ist. Das ist nicht, dass beides exakt dasselbe ist. So, du kannst nicht eine Beziehung zwischen zwei Gruppen einfach umdrehen und sagen, das ist so. Ja, ist so nein, das funktioniert einfach nicht. Es gibt natürlich Leute, die eben so dieses antidemokratische Ding halt verfolgen und dann gegen das Gendern-Ding sind. Ja. Aber nicht alle, die gegen das Gendern-Ding sind automatisch von dieser einen Gruppe. Es gibt mehrere Gruppen. So, du kannst doch nicht einfach mehrere klar distinkt verschiedene Gruppen einfach als eine zusammenfassen und sagen, ja, die sind halt alle gleich. Das ist halt stereotypisch und da würdest du ja, Rawert, ja selbst dagegen sein, wenn Leute Stereotype irgendwie reproduzieren würden, bin ich mir ganz sicher. Nee, das sind gute Stereotype. Ah ja, das sind die richtigen Stereotype. Ja, verstehe, super, ja. Mhm, genau. Ja. Dabei gehört Gleichberechtigung zu den Grundrechtsgrundsätzen unserer Verfassung. Die ja, was anderes hat der Mann von der AfD ist ein auch Grundpfeiler unserer pluralen und weltoffenen Demokratie. Wir stärken daher durch unsere entsprechenden Gesetze und schützen sie gegen Angriffe von rechts. Ich denke da beispielsweise an das Bundesgleichstellungsgesetz und an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber auch die verschiedenen Landesgleichstellungsgesetze. Fakt ist, im Rahmen einer pluralen und offenen Demokratie brauchen wir den staatlich geförderten, strukturellen und verwaltungstechnischen Sexismus. Mensch, der Gleichstellungspolitik. Ja, stell dir einfach vor, ein Mann würde sowas sagen. Wir brauchen strukturell überall Männer. So grundsätzlich, scheiß drauf, einfach überall. So, ja. Dann würden Leute aufschreien von wegen, ey, wie kann der nur, was soll denn das? Ja, das ist voll sexistisch und diskriminierend und wie kann man nur, ja. Ja, aber komm, Alter, du kannst nicht irgendwie Gleichberechtigung, Gleichbehandlung wollen, nenn's wie du willst, bezeichne damit, was du willst, aber du kannst es nicht wollen und verlangen und dahin arbeiten, aber gleichzeitig diese Opfermentalität mit dir in diese Rollen ständig reintragen. So, dass du sagen kannst, ja, aber ich bin immer noch das Opfer, aber gib mir das mal mehr und ich habe so viel erreicht, bin aber immer noch ein Opfer. Das ist so schädlich für dich selbst als Individuum, dass du dich gleichzeitig als der stärkste Mensch auf dem Planeten siehst, der alles erreichen kann, aber gleichzeitig jetzt das größte Opfer siehst. Das ist so schlecht. Es ist so dumm, aber es ist effizient. Es ist eine kleine Weltanschauung, die Leute mit sich tragen können. So ich gegen die Welt und dann ist die Inverse halt die Welt gegen mich. Und jedes Mal bist du dann der Held in deinem eigenen Weltbild, obwohl du nichts bewegst. So Leute schreien auf der Straße rum, aber nichts ändert sich. Und dann sind sie bockig und schreien weiter. Ja, ad infinitum. Klasse. So wie es uns Artikel 3 Absatz 2 vorgibt. Wir kennen die vielen Lücken, also der Gleichstellung genau. Grundsätzlich kann ich zusammenfassend dazu sagen, es gibt in keinster Weise ein Erkenntnisproblem, es gibt ein Handlungsproblem. Und Faktum ist, niemand von jüngeren und schon gar nicht auch den älteren Frauen wollen, dass weiße Männer mittleren und höheren Alters in leitenden Positionen deutlich überrepräsentiert sind. Das gilt für betriebliche Führungspositionen, wie für Parteien, Parlamente, für jedwede entscheidungsgebenden Gremien. Fuck Mary Tocqueville. Zumeist tradierter Erfahrungsschatz reicht einfach nicht aus für eine moderne und vielfältige Gesellschaft. Ja, weißt du was? Das ist eine coole Theorie aufgesagt. Monarchisten und buchstäbliche Patriarchate stimmen dir absolut zu. So, von wegen, weißt du was, wir können Frauen nicht in der Politik haben, das wäre wahnsinnig. So, das dürfen wir nicht. Nö, wir müssen sie aushalten, da raushalten raus. Das, ach, nee, Mann, ey, das ist so dumm. Nein, bitte. Niemand darf wegen seines Alters oder seiner Hautfarbe in Deutschland diskriminiert werden, Frau Rawert. Auch nicht alte weiße Männer. Übrigens. Steht so im Grundgesetz. Ja, aber was hat sie dann für eine Identität, wenn sie halt nicht hassen darf, die Männer, die Weißen? Wie? Frauenförderung ist wichtig, deswegen, darüber ist schon gesprochen worden, wollen wir die Parität, und zwar auch in den Vorständen und auch vor allen Dingen hier. Deswegen unterstütze ich auch das zweite Führungspositionsgesetz, also das Christine Lambrecht und Franziska Griffer erarbeitet hat. Denn eines ist klar, wir brauchen eine verbindliche Quotierung, um dieser massiven Übermacht an Männern auch entgegenzutreten. Okay, cool, ja. Super, das ist sehr wichtig und richtig. Aber was würdest du denn tun, wenn ich da irgendwie widerspreche gegen? Würdest du mich im Zweikampf auf einem Pferd besiegen wollen oder wie sieht es denn aus? Die massive Übermacht. Ja. Ja, weißt du, so machen wir dann so einen Thunderdome auf, in dem Leute dann über die Quote dann halt eben kämpfen. So, Junge, Alter. Master Blaster für die Quote. Ja, das Problem ist aber, wenn die Leute kämpfen, dann wissen wir ja schon, wie das ausgeht. So Upper Body Strength und so. Ja, ja, ja. Das ist ja nur ein Konstrukt. Also wie so ein Lego-Baustein-Set, ja. Denn eines ist klar, es gibt weiterhin viel zu tun. Zum Schluss kommen. Und es geht nicht nur um einen formalen Missstand. Mehr Frauen im Bundestag und mehr Frauen in den Vorständen und Führungspositionen heißt auch mehr Vielfalt. Frau Kollegin, der alte weiße Mann hinter Ihnen hat die Macht, Ihnen das Mikrofon abzudrehen. Im Parlament und in den Unternehmen. Daher packen wir es an. Dankeschön. Ja, Frau Kollegin, ja. Also die Stunde des Rasses war erfolgreich, klasse. Jetzt hat sie Dopamin ausgestoßen bekommen, hat sich beruhigt, alles cool, weißt du so. Erstmal richtig gestresst und war so, aber als es dann hieß, ja, jetzt bin ich am Ende und alles gut, hat sie sich beruhigt. Die Beleuchtung ist jetzt auch gerade sehr passend. So von oben, ey. Aber diese Stelle da, das hat er wirklich gesagt, so dieser alte weiße Mann hinter ihnen hat die Macht, ihnen das Mikrofon abzustellen, ne? Das hat er gesagt gehabt, ne? Er guckt so ein bisschen wie Mr. Burns, wenn er zufrieden ist gerade. Könntest du vielleicht ein bisschen zurückspulen? Ich will das nochmal hören. Das ist ja, cool. Hat er gesagt, ja. Das ist so schön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Doris Achelbehm, Fraktion Die Linke. Oh, das wird immer besser. Ey, nächste Person. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade die Fraktion, die hier mit einer 90% Männerquote sitzt, findet, dass Frauen mehr wollen oder bekommen, als ihnen zusteht. Das ist einfach nur peinlich. Schauen Sie sich einfach mal um. Statt Kampagnen gegen Gleichstellungsbeauftragte und sogenannte Quotenfrauen zu führen und überall Genderverschwörungen zu wittern. Dieses antifeministische Schauspiel können wir als Linke nur vollständig zurückweisen. In Unternehmensvorständen ohne Quote stagniert der Frauenanteil unter 10%. Um das hier noch mal klarzustellen, die meisten Unternehmen lassen nicht eine Frau in den Vorstand und geben als Zielgröße für die Zukunft null an. Ohne verbindliche Quoten passiert hier nichts. Das ist leider die Situation. Dann haben wir noch die Masse an Niedriglöhnen in sogenannten Frauenberufen, die erdrückenden Armutsrenten, die ungleichen Arbeitsverteilungen in den Familien und Fakten, die eindeutig belegen, wenn wir jetzt keine wirksamen Gleichstellungsgesetze gegen Lohn und andere Diskriminierung schaffen, kommen wir gerade durch die pandemiebedingten Rückschläge keinen einzigen Schritt voran. Und das ist vollständig inakzeptabel. Was wir nicht brauchen, sind rechte Männer und auch rechte Frauen, die zur Wahrung ihrer Privilegien und Besitzstände Stimmung gegen Gleichstellung und Emanzipation ja, Moment, gegen ihre Moment. Menschen Moment. Können denn die rechten Frauen auf einmal Privilegien haben, wenn doch alle Frauen unterdrückt sind? Warte, nein, warte. Sie, guck mal, okay, die denkt eben an das Progressive Stack, okay? Zuerst kommen die heteroweißen Männers, dann kommen die heteroweißen Frauens und dann kann man das noch weiter unterteilen in die heteroweißen Frauens, da gibt es die heteroweißen linken Frauens und die hetero-weißen rechten Frauens. Ja, und die rechten Frauens sind halt die mit mehr Privilegien, weil sie halt rechts sind und somit mehr in diesem patriarchalen System mitmischen, weißt du? Die haben diese internalisierten Frauenhass, weißt du, weil die sich nicht selbst befreien. Also das ist einfach aufgebaut auf dieser falschen Dichotomie. Entweder bist du Feminist oder du bist Antifeminist und damit bist du immer rechts. Das ist, was sie meint. So Frauen, die quasi das Patriarchat Red Pill geschluckt haben. So, das ist so dämlich, das ist wirklich so dumm, weil die fängt damit an und sagt, ja hier, haha, ist voll Verschwörungstheorie, aber ich garantiere dir, Doris Achelwilm, dass wenn alle Frauen hier, wenn alle Frauen im Bundestag sitzen würden, nur Frauen, ja, würdest du trotzdem hingehen und sagen, ja okay, rechte Frauen haben jetzt weniger zu sagen, so Frauen, die mir widersprechen, bitte weniger reden, nee, das ist nicht gut. Das ist, was sie jetzt gerade selbst gesagt hat, das ist ja einfach rausgerutscht. Das ist, man muss den Leuten nur zuhören, sie entlarven sich selbst. Ja, sie haut auf jeden Fall mal gut drauf. Sexuelle Vielfalt, Alleinerziehende und somit immer auch gegen soziale Gerechtigkeit organisieren. Gerade in diesem Klima machen Gleichstellungsbeauftragte einen unverzichtbaren, anspruchsvollen Job. Hilfreich wäre, wenn Vorgesetzte, die ja meist männlich sind, auf Gleichstellungsbeauftragte, die im Verfassungsauftrag handeln, aktiv zugehen und ihre Aufgabe auf Augenhöhe ernst nehmen. Weil das erfahrungsgemäß nicht passiert, müssen die Durchgriffsrechte der Beauftragten gesetzlich erweitert werden. Und wenn Ernst nehmen. Ich meine, du hast da Leute, die dafür sorgen, dass die Arbeit gemacht wird und du hast irgendwelche Leute, die sich drum kümmern, wer was zwischen den Beinen hat. Und die sollen sich dann mal ernst nehmen, ja. Stattdessen darauf hier abgezielt wird, ihre Stellen zu kürzen oder als Kompromiss flächendeckend für Männer wie Sie zu öffnen, zeigt das, dass es nicht um die Sache geht, sondern um egoistische Interessen. Ja, die müssen gerade erst reden von egoistischen Interessen, ey. Was mich interessieren würde, wirklich als soziales Experiment, ist, wenn die AfD hingehen würde und sagen würde, hey, wir wollen keine Quoten für Frauen haben, wir wollen keine Quoten für weiße Frauen haben, auch nicht für schwarze, wir wollen Quoten für schwarze Männer haben. So, wenn die AfD sich hinstellen würde und sagen würde, hey, wir wollen eine Quote für schwarze Männer haben, weil schwarz heißt marginalisiert und Männer ist ja dann auch halt eine marginalisiertere Gruppe als weiße Frauen, egal ob weiße rechte Frauen. In diesem Progressive Stack sind quasi schwarze Männer unterdrückter als weiße Frauen. Und das wäre ja wahrscheinlich irgendwie als Anbiederungsversuch oder so. Ja, ich weiß. Das würden Leute dann auch genau verlachen. Aber wenn sich dann wieder die Linke hinstellen würde und sagen würde, jetzt haben wir alles weiße Frauen, jetzt brauchen wir schwarze Frauen, jetzt brauchen wir schwarze Frauen im Rollstuhl und irgendwann haben wir nur Goldfische im Bundestag. Ist klasse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beharrungskräfte gegen Geschlechterparität hier im Bundestag und anderswo, die Widerstände gegen eine messbare Aufwertung von Arbeiten, die vor allem Frauen wegtragen, zum Beispiel in der Pflege, die sind sehr groß. Und ja, auch Männer sind durch patriarchale Verhältnisse benachteiligt, insbesondere dann, wenn sie Rollen oder Berufe einnehmen, die traditionell auf Frauen zugeschnitten sind. Deswegen geht es bei Gleichstellung auch nicht um eine reine Frauenveranstaltung, sondern um eine Mammutaufgabe für alle mit verbesserter Kita-Versorgung, fair verteilten Elternzeiten, starken Tarifbindungen für gute Löhne und einem Steuersystem, das Frauen nicht systematisch in die Rolle der weniger Verdienenden zwingt. Stichwort Ehegattensplitting. Gute Demokratinnen und Demokraten machen hier mit und nicht da. Vielen Dank, schönes Wochenende. Kleiner Reinruf, sie hat ja zu Recht gesagt, Feminismus schadet ja auch, Patriarchat schadet ja auch Männern. Ne? Also ja, auf jeden Fall, klar, aber Feminismus schadet ja dann Männern ja auch, weil wenn es heißt, hey, wir brauchen Frauenquote, das schadet ja den Männern. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht sagen, Männer sind uns irgendwo egal und keine Ahnung, rechte Frauen. Ja, das sind die falschen Männer, genauso wie die guten Demokraten, so gibt es ja auch die guten Männer. Ja, ja. Ne? Ist ja auch mit so einem Wir gegen ihr abgetreten jetzt, ne? Also die Amadeo Antonio Stiftung sagt ja. Das ist ein Zeichen für rechtes Gedankengut. So ist das. Darauf wollte ich hinweisen. Und auch da wiederum, Leute gehen hin, haben ihr Redending, ne, haben einfach so Stresshormone ausgestoßen am Anfang und dann haben sie jetzt Beruhigungshormone ausgestoßen, so voll gut, ja Mann, richtig nice. Ihr letzter Satz, Chris, ihr letzter Satz war, die Guten machen bei uns mit, die anderen bei den anderen oder so. Ja, du kannst ja ein bisschen zurückspulen, wenn du es nochmal hören willst, so, das ist ja genau da gewesen. Jetzt kommt mal jemand von auf die Redezeit, um das Unglück zu hängen. Wir sind jetzt schon bereits bei 18.22 Uhr. Ja, wir wissen Hinweise für die. Das stimmt doch gar nicht. Da oben steht 15.47 Uhr. Kubicki, kannst du die Uhr nicht lesen? Naja, meint vorausschauend fürs Ende der Sitzung. Also mit der Verzögerung wäre es dann halt so spät, wenn alles durch ist. Ja. Ui, dann können sie nicht. Oder ja, dann auch spät raus. Hinterher ist die Kollege Ulle Schaus, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ach, scheiße, ja, stimmt, die Ulle, ich hatte sie vergessen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir hier wiederholt im Bundestag erleben, ist der plumpe Versuch, das Rad zurückzudrehen in Sachen Gleichstellung. Diese Manöver der AfD werden niemals erfolgreich sein, denn Frauen haben durch ihren jahrhundertelangen Kampf um Gleichberechtigung und Teilhabe so viel erreicht, dass sie sich mit Sicherheit nicht mehr ins Private zurückdrängen lassen. Und mag sich auch die kleine Minderheit in der Die Frau von der Partei, die seit 2015 die Einwanderung aus dem muslimischen Kulturkreis fördert, wo garantiert sich eure Ideen von Gender Mainstreaming in den nächsten 500 Jahren nicht durchsetzen werden, Ulle. Wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären? Viele Dinge waren noch nicht auf Dauer angelegt. Da wurde gesagt, ja gut, dann machen wir das übergangsweise. Dieses mit dem Durchsetzen, glaube ich, in dem Gesetz, das war nicht unbedingt auf langfristig angelegt. Wenn das dann erreicht ist, irgendwann, dass man gleichberechtigt ist, dann ist ja gut sozusagen. Ja, dann ändern sie wahrscheinlich die Metrik, nachdem das errechnet wird oder so. Genau, ja, aber teilweise eben nicht unbedingt für Dauer angelegt, aber sie sagt eben, wie kommst du darauf, dass das jemals wieder verschwinden könnte oder so. Ja, da kommen wir darauf, weil man das irgendwie ursprünglich so auch verabredet hatte. Ne? Ja, es ist ja auch nicht erreichbar, diese Ziele, die sie sich da gesetzt haben. Aber was wollen sie, da scheitert es ja auch schon. Also die ganz grundlegende Analyse findet ja überhaupt nicht statt. Sie gucken sich nur an, wo sie hinwollen und schließen dann darauf, dass das ja möglich sein muss. Und dann überlegen dann, wen sie dann an Pranger stellen müssen. Sind halt auch die Mittel dann, ja. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was ist mit diesem, sehe ich ja jetzt, was mit diesem Frack von ihr da auf sich hat, ob sie hier schon mal die Koalitionsgespräche einleitet. Jamaika. Sie werden an den Frauen scheitern. Eine Welt, in der Frauen und Männer gleiche Rechte und Chancen haben, ist eine gerechtere Welt. Es ist eine Welt, in der das Geschlecht nicht zu Ungleichheit führt. Es geht darum, dass jeder Mensch das sein Welt, und leben kann. Der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne davon Ausschlag zu kriegen. Ja, wir wünschen uns das alle. Aber wie ist es denn mit den Frauen, die das überhaupt nicht wollen? Die auch vielleicht ganz zufrieden sind mit der herkömmlichen Geschlechterrolle, die diese herkömmliche Geschlechterrolle mit offenen Augen wählen und sagen, ich will Mutter sein. Ja, die müssen aus der Rolle fallen und aus der Falle rollen. Und so. Ja, die werden ja nicht repräsentiert. Aber sie spricht ja so, als würde es eine Partei der Frauen geben, die da regiert. Und ja, das tut es eher, weil es funktioniert. Ne? Erträumt ohne Schranken, ohne Moral, ohne tradierte Rollenmuster. Für die ohne Moral. Yes. Ohne Schranken, ohne Moral, ohne Rollenmuster. Ohne alles. Aber mit Geld und Frieden und Freiheit und gebauten Häusern und so. Ja, aber wer soll's denn bauen? Ja, wahrscheinlich dann das dritte Geschlecht oder so. Vielleicht möchte Ulle Schaubs ja selbst alle diese Häuser bauen. So von wir könnten das doch wieder die Türken machen lassen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschland aufgebaut haben. Ja, aber dafür muss man Deutschland erstmal zerstören. Also, ist das so, ja, arbeitet dran. Für diese gerechte, bunte und vielfältige Welt kämpfen wir Grünen. Denn Kolleginnen und Kollegen, gerecht, bunt, vielfältig bedeutet ohne Moral, habe ich heute gelernt. Fakt ist auch, dass echte Gleichstellung bisher nicht erreicht ist. Frauen sind strukturell noch immer benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt. Sie werden immer noch schlechter bezahlt. In Führungspositionen von Unternehmen und Parlamenten sind Frauen immer noch in der Minderheit. Und Frauen wird ihre Selbstbestimmung über sich und ihren Körper alleine entscheiden zu können, immer noch nicht zugestanden. Frauen werden aufgrund ihres... Wo denn? Ja, wo denn? Ja, weil sie nicht immer und zu 100% und ohne irgendwelche Einsprüche von irgendwem abtreiben können. Du musst dich beraten lassen. Oh ja, stimmt. Das ist natürlich tierisch. Aber ich finde es gut, dass keiner bei der strukturellen Benachteiligung angefangen hat zu schreien oder so. Ja, und auf der anderen Seite hast du kleine Babymänner, denen man was abschneiden darf, aber das hat natürlich nichts mit körperlicher Selbstbestimmung zu tun, das ist ja einfach nur Religionsfreiheit, die da ausgeübt wird. Ich hatte ja eben schon darauf hingewiesen, dass bei den Grünen hinten und vorne nichts zusammenpasst. Ja, elterliche Sorge ohne Moral und alles, das hat es noch gesagt. Spitze. Geschlechts beleidigt, bedroht und sogar getötet. Und das alles ist eben keine Gleichberechtigung. Und darum ja, weil Männer nie beleidigt, nie getötet werden und so. Deswegen auch nie von Frauen. Also ja. Gar nicht. Und weil das ja alles komplett legal ist auch, ne? Deswegen ja auch rechtlich. Ne? Also Frauen darf man ja umbringen. Und da würde ich jetzt gern mal das Duluth-Modell aufbringen, das Leute sich auch gerne anschauen sollten, denn das hat unter anderem Gesetze inspiriert in vielen westlichen Ländern, so bei denen es heißt, ja, weißt du was, nach dem Duluth-Modell ist der Mann in jeder Beziehung, in jeder Dynamik immer der Typ, der die Macht hat und Frau ist immer so das schwächere, unterdrücktere Geschlecht, ja. Das heißt, wenn eine Frau ihren Mann tötet, hat das generell anders bewertet zu werden, als wenn ein Mann seine Frau tötet. Einfach aus dem Grund, weil halt der Mann bestimmt irgendwie Kontrolle über die Frau hatte, in irgendeiner Form, immer, ja, so, und indem sie ihn halt tötet, ja, dann ist sie halt immer noch das größere Opfer hier, also das ist das, was den so Männern schadet im Feminismus und deswegen ist Feminismus toxisch, also, sorry, man kommt da nicht drum rum, du kannst nicht sagen, wir wollen Feminismus, aber dann Feminismus umsetzen und sich wundern, ja, warum jetzt auf einmal die Männer keinen Bock drauf haben, weil es denen dann schlechter geht darin, also, ach. Darum sage ich, anders als der kleine rechte Rand in diesem Haus es fordert, wir brauchen kein Ende der Gleichstellungspolitik. Nein, Kolleginnen, wir brauchen... Oh, die totale Gleichstellung. Wir brauchen vielmehr einen Schub für echte Gleichstellung der Geschlechter in diesem Land. Da gibt es eine Menge zu tun. Echte, ne? Echte. Was wir brauchen, ist den aktiven Gleichstellungsauftrag aus dem Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 2 umzusetzen. Wir wollen, dass Frauen Wege frei gemacht werden und sie nicht doppelt und dreifach überlastet werden, weil sie mit struktureller Diskriminierung zu kämpfen haben. Das heißt, Ulle, aber im Grundgesetz steht gar nichts von Gleichstellung, Ulle. Warum lügst du die Leute im Bundestag an, Ulle? Und da steht Gleichberechtigung, Ulle. Und das durchzusetzen würde bedeuten, dass du Leute hast, die Frauen einfach kidnappen, sie in so einen Van stecken und in Führungsetagen reinsetzen, so gegen ihren Willen. Wie willst du das durchsetzen? Willst du sagen, hier, wir tun einfach allen Frauen so einen Bombengürtel umschnallen und wenn die nicht in Führungspositionen reingehen und Glass Ceilings durchbrechen in männerdominierten Bereichen, dann explodiert das Ding? Also ich meine, wie willst du das erzwingen, Ulle? Ach, so wunderbar. Frauen, lebt euch aus, wie ihr wollt, aber nicht so. Gleichwertige Bezahlung von Männern und Frauen und eine Aufwertung der Sorgeberufe. Schluss mit der verkappten Männerquote in Führungspositionen und Parlamenten. Und Schluss mit Sexismus. Da habt ihr es. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass sie meinen, weil da ja mehr Männer sind, ist das eine Männerquote. Ja, aber das... Das ist ein Irrsinn, oder? Die versteht die einfachsten demokratischen Prinzipien nicht und gehört wahrscheinlich auch zu denen, die behaupten, dass irgendwelche Antidemokraten nur gegen den Feminismus sind. Das ist auf jeden Fall eine rhetorische Verdrehung, finde ich, viel verdreht von ihr. Schluss mit der verdammten Fischquote im Meer. Weißt du, ihre Position könnte man jetzt komplett ersetzen durch einfach nur ein Schild, auf dem draufsteht Sexism-Free-Zone, weißt du, so Sexismus nicht erlaubt, Sexismus für den Sexismus, das ist ja das Ding. Sie fordern ja, dass man die ganze Zeit nur auf das Geschlecht guckt, sie fordern ja, dass man diesen strukturellen Sexismus hat, nur halt eben die Richtung, wie sie meinen. Und der Grund und Zweck und das Ganze, warum das halt eben geht, ist wegen dem, was sie gerade gesagt hat, weil sie ja der Meinung sind, dass es jetzt, so wie es jetzt schon ist, ja auch nur das Konstrukt von Macht und Kram und Bums ist. Und deswegen macht es ja überhaupt gar keinen, aber ist das ja alles gerechtfertigt, wenn da stellen wir jetzt nur Gerechtigkeit her, ne? Das ist ja auch das Ding, dass sie ja genau wissen, was Gerechtigkeit ist und wie man das erreicht und alles. Also ich habe ja aus der MeToo-Bewegung da doch irgendwie gelernt oder lernen sollen, dass diese ganze Unterdrückung und Misshandlung von Frauen in Bereichen, die von Männern dominiert sind, ja wirklich einfach immer da ist. Weißt du, Frauen sind immer auch richtig aktiv Opfer von Misshandlungen auf dem Arbeitsplatz in männerdominierten Bereichen. Wieso würde ich dann im Interesse von Frauen durch Quoten in Bereiche staatlich reinpressen, wo sie im Endeffekt durch männerdominierte Bereiche ja eher in die Gefahren Zone kommen, misshandelt zu werden. So, warum würde ich das wollen? Das müsste ich mir eigentlich stellen, so unironisch stellen, wenn ich mir jetzt ernst nehme. Es macht ja keinen Sinn. Das ist wie, wenn man sagt, ja, weißt du was, so ja, ich weiß, irgendwie hier in diesem Minenfeld, da sterben Leute, aber wir müssen jetzt einfach mehr Frauen da reinschicken oder generell mehr Leute reinschicken, bis die Minen halt alle weg sind. Ja, das ist halt unmenschlich. Nein, das hast du nicht zu machen. Das wäre eine sichere Position, eben gegen Frauen in männerdominierten Bereichen zu sein, eine feministische Position. Die könnte man eben argumentieren und sagen, ja, in männerdominierten Bereichen werden Frauen eben misshandelt von Männern, weil Männer alle Mächte haben und so. Ja, klar, aber das würde ja keine Feministin aus der Reihe da auch ernst nehmen wollen, weißt du? Es wäre aber interessant zu schauen, wie Leute darauf reagieren. So. Sexismus und Hass, egal ob im Netz oder auf der Straße. Die AfD ist ein trauriges Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn keine Gleichberechtigung herrscht. Ihr Ziel ist es, Frauen zurückzudrängen, weil sie es nicht ertragen können, dass Frauen heute selbstverständlich mitreden. Ihr Feindbild ist die selbstbestimmte Frau, die so lebt, wie sie möchte. Und weil sie von Frauen überfordert sind... Nee, Ulle. Dein Feindbild sind Frauen, die einfach so leben, wie sie möchten. Du bist ein Projektor, Ulle. Das ist unglaublich, wie die Worte einfach verdreht. Du, Projektor, Ulle, du. Ja, und ich meine, aber ignoriert, dass sie irgendwie auch immer Druck und Gewalt im Prinzip im Endeffekt auch ausübt auf die Leute, dass sie dann auch sich in die richtigen Position. Das ist halt, so wie der Typ von der AfD am Anfang gesagt hat, das ist ein Abwehrrecht des Bürgers, nicht ein Recht des Staates, den Bürger zu erziehen. Damit müssen wir nicht mal. Ich meine, die haben Angst vor der Gewalt, ja, aber sich dahin umzudrehen zu den Leuten und zu sagen so, oh Männer, hier, Hilfe, das ist keine Angst vor deren Gewalt oder was. Vor deren Macht und Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Also ich meine, da kannst du das alles mit überschreiben, was die da haben, in Angst vor den bösen Männern. Ja, super. Weil sie das nicht ertragen können, reagieren sie auch ganz oft auch in diesem Haus mit Sexismus, teils sogar mit Hass. Und ich sage Ihnen, wer hasst, hören Sie gut zu, wer hasst, bleibt unter seinen Möglichkeiten und unter seiner eigenen Würde. Und um Würde geht es, auch in diesem Haus. Und Ihre Anträge sind unwürdig. Vielen Dank, Frau Kollegin Schaus. Voll guten buchstäblich mit den Fingern. Der Redner, dem wir jetzt lauschen, ist Professor Dr. Heribert Hirte, CDU-CSU-Fraktion. Noch einer. Er bestimmt eine ganz eigene Position jetzt. Ja, macht euch auch was gefasst. Also, das war nicht ziemlich grauenvoll. Aber ja, schon mal anteasern. Schon mal richtig gut hinsetzen, wenn ihr gerade steht. So, jetzt geht's los. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte ein paar Worte verlieren zu dem aktienrechtlichen Teil des Antrages, den die AfD gestellt hat. Und die Begründung, die wir da von der AfD gehört haben, es gehe um einen Kampf der Geschlechter, das hat mir fast die Sprache verschlagen. Ich dachte, ich sitze im falschen Film und da merkt man, dass es darum geht, hier wird letztendlich Klassenkampf als Geschlechterkampf und all dies gleichgesetzt, unerträglich. Ja, und das ist das, der Typ redet jetzt gerade über das, was die AfD macht. Der redet nicht darüber, was die Grünen und die Linken die ganze Zeit machen, was nämlich genau das ist, was er gerade beschrieben hat, sondern er redet darüber, dass das ist das, was die AfD macht und was unerträglich ist. Unglaublich. Und dass sie das behaupten auch, ne? Dass es deren Sprache wäre und so. Ja, aber dass nach der AfD alle Redner im Endeffekt genau das gesagt haben, was die AfD am Anfang gesagt hat. So, die haben im Endeffekt die AfD bestätigt in ihrer Position. Hat er davor geschlafen? Ist er erst jetzt reingekommen? Er hat aber seine Rede gestern schon geschrieben. Hat er die AfD nur gehört und ist dann rausgegangen, um wieder zurückzukommen? Nee, reagiert halt nicht. Und dann habe ich mir gesagt, eigentlich kann man dazu gar nichts sagen. Und ob ich mich hier 3 Minuten hinstellen sollte, um zu schweigen und zu sagen, was man sagen muss zu Ihnen, nämlich nichts. Und dann überlegt man sich natürlich, ob es noch bessere Vorschläge gibt. Und da komme ich gleich zu, keine Sorge. Aber zunächst mal, Sie wollen all die Quoten, die auch im Aktienrecht sind, wieder abschaffen. In der Tat, es gibt Diskussionen über die Frage, ob die Quote weiterführt oder nicht. Aber es geht Ihnen gar nicht um die Abschaffung der Quoten. Es geht Ihnen, und die Kollegin Schaufs hat gesagt, darum, das Rad zurückzudrehen. Ja, CDU, in die CSU. Zeit, wo keine Quoten im Aktiengesetz standen. CDU, CSU. Muss man dazu sagen. CDU, verdammte CSU. Es ist halt wirklich. Aber nochmal sagen, woran er das festmacht, ne? Sie wollen ja wieder zurück zur Tradition hier. Ich, konservativer Politiker, sage Ihnen, hören Sie mal auf die Grüne. Das ist der Klassenkampf, was Sie hier betreiben. Alter Schwede. Es ist halt einfach wirklich so, dass es, das, was er da anspricht, ist aber trotzdem sehr so aufklärerisch zu dem, was Leute unter Feminismus eben befürchten. Ja? Die befürchten, dass wenn man Feminismus jetzt irgendwo runterdreht, irgendwie ein Stück weit runterdreht, egal wie moderat, ist das immer ein Weg zurück dazu, dass Frauen eben keine Rechte haben, dass sie unterdrückt und versklavt werden. Ja? So, die Leute sind halt wirklich einfach so auf so einem Angsttrip. Aber wenn die AfD auf einem Angsttrip ist, dann wird ihr das korrekt so beschrieben, von wegen, hey, beruhig dich mal, so schlimm ist es nicht. Ja, aber wenn du halt den Leuten auf ihrem Angsttrip sagst, hey, beruhig dich mal, so schlimm ist es nicht, ja, ist es denen vollkommen egal. Das ist im Grunde so, die wollen Schaden und Leid für Frauen verhindern, was nicht unbedingt schlecht ist, weil sie generell so Leid von Menschen halt verhindern wollen. So könnte man im besten Fall für Feminismus argumentieren. Aber ein bisschen mehr Recht dazu, jammern zu sein. Ja, weißt du, aber man sollte dann genau eben nicht den Weg wählen, der Frauen trotzdem schadet. so, oder Leuten generell schadet. Du kannst nicht eine Einigkeit und Frieden herstellen, indem du teilst und herrschst. Das wird nicht funktionieren. Ja, und so mit so vorbeugenden Maßnahmen wie Gleichgestellten oder so, Gleichstellungsbeauftragten. Und ich sage Ihnen, da machen wir nicht mit. Ja, sehr gut, sehr gut. Und wenn Sie den... Ja, beim Konservativsein machen wir nicht mit. Das ist halt einfach schön, der CDU. Das einfach genau lesen, dann sagen Sie, wir wollen die... Oh, Sie müssen lauter schreien, damit es im Protokoll drin steht. Sie müssen sehen, was da drin... Sie schreiben was, Abschaffung der Quote. Es solle nur um Eignung gehen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was Sie doch meinen, ist, Frauen sind ungeeignet. Sagen Sie es was? Doch. Was? Oh, okay. Das ist so unwürdig, das so zu framen. Ja. Das ist so peinlich und so dumm und so unehrlich. Boah, fuck, ey. Also ich persönlich liebe es. Ich finde es klasse, weißt du, weil so, das ist dann das Zeug, was Leute verwenden können und das 24-7 als ihre eigene Werbung nehmen können. Also der gibt gerade Munition für die Leute, die unironisch das denken, was er gerade der AfD unter so vorwirft. Die AfD hat ihre Fraktionsvorsitzende, ich bin eine Frau. Ich meine. Ja, aber da kann man trotzdem halt sagen, auch teilweise halbwegs zurecht, da kann man sagen, ja, okay, eine Frau hast du halt gefunden, cool, aber das zählt nicht. So, das ist halt dämlich so zu denken, aber ja. Das zählt halt alles nicht, ne? Ja, aber zu behaupten, man, eine Partei wolle Frauen aus den Ämtern rausdrängen, die eine Frau in ihre Ämter gewählt hat. Ja, ich weiß, ja, das ist ja schon ein richtig gutes Argument, ja, in dem Sinne stimmt, ja. Aber ist, der Typ ist so ein Simp, Alter, der ist so ein fucking Simp. Ich glaube, Simp darf man nicht mehr sagen. Sei vorsichtig, sonst wirst du der Allgemeine. Moment, du verstehst nicht. Mit Simp meine ich die abgekürzte Form von Simpel. Okay, also. Aber das trauen Sie sich nicht, das zu sagen. Ja, das ist eine Kafka-Falle übrigens. Deshalb möchte ich Ihnen, weil Sie hier immer glauben, Sie sprechen für alle, etwas mitgeben, was ich gerade vor einer Stunde drüben auf einer Tagung mitgenommen habe. Da haben wir über die wirtschaftsrechtlichen Entwicklungen gesprochen. Und wir haben, die Kollegin Bauer hat es gerade schon gesagt, über den Vorschlag von Verena Pauster, Stay on Board, gesprochen, wie Frauen, und das gilt im Übrigen auch für Männer, Familie und Beruf in Vorstandspositionen, ich sage ganz allgemein, in leitenden Positionen und besser miteinander vereinbaren. Ja, wieder nur dieses Ding. Und da merkst du auch, also wir waren auf der Tagung, und warum waren Sie denn nicht auch auf der Tagung? Ja, wir schön Schnittchen gegessen und hier uns mit unseren Leuten aus der oberen Gesellschaft hier unterhalten, und die sind auch der Meinung, das ihr mit den Frauen und so, ihr bei uns hier oben. Oh Mann, ey. Du kannst halt nicht Gleichbehandlung haben wollen und Sonderbehandlung machen. Das funktioniert nicht. Ah! Können. Und ich kann Ihnen sagen, wie die Zustimmung zu dieser Frauenförderung war. Sie lag bei über 95%. Und ich... Ja, Leute sagen sich, ja, was haltet ihr denn davon, mit euren Kindern ein bisschen Zeit zu verbringen? Und die meisten Leute haben gesagt, ja, verrückt, crazy, Harry Bert. Das ist ja voll crazy. 95% der Wölfe sagen ja zu Lammessen. Ja. Das ist klasse. Ich liebe übrigens, Dr. Heribert Hirte hat 2013 einen Flyer veröffentlicht: Managervergütung jetzt in die Hände der Aktionäre legen. Die Vergütung von Managern, insbesondere von Banken, provoziert. Das zeigt die mit großer Mehrheit angenommene Abzockerinitiative in der Schweiz. Ich habe daher schon vor einigen Tagen gefordert, dass der Gesetzgeber reagieren müsse, und zwar möglichst schnell. Denn eine sachgerechte Regelung der Managervergütung ist Teil meines Wahlkampfprogramms zur Finanzmarktregulierung. Also er möchte die Managervergütung in die Hände der Aktionäre legen, aber er möchte ihnen nicht erlauben, die Leute einzustellen, die sie haben wollen. Also irgendwann muss doch mal gut sein. Mars, bitte, okay, du musst schon gendern, es ist current here, okay, das sind Womanager, okay, nicht Manager. Womanix-Manager. Ich kann nur sagen, Das ist genau der Satz, mit dem dieses Plenum über Ihre Anträge abstimmen sollte. Wegstimmen, und dann sind Sie unter 5%, und daran arbeiten wir gemeinsam. Lassen Sie es uns gemeinsam machen. Und der ist aber aggressiv. Also ich glaube, dass gerade solche Sachen wie das jetzt hier, was wir hier gerade sehen, und die Tatsache, dass es wirklich über alle Fraktionen hinweg alles einheilige Meldungen, Meinungen dazu gibt, zu einer Sache, die wo leider die AfD einen absolut guten Punkt hat, wird dazu führen, dass sie genau nicht verschwinden. Vollkommen egal, was wir sonst für Probleme haben. Ja, also wird's, glaube ich. Wenn eine konservative oder liberale Partei so eine Position anbieten würde, was wäre dann am Ende? Da, wo diese Position eigentlich hingehört. Ja. Halt einfach mit Strohmann-Argumenten hilft man der Gegenseite einfach mehr, sich in diese Opferrolle reinzuleben. Weißt du, so, das ist halt das Dämliche daran, weil sobald Leute halt sehen, okay, da ist ein Opfer und egal, was das Opfer da aussagt, betrachten, okay, die AfD wird halt eben konsequent immer wieder gemobbt von den ganzen anderen Parteien und als Strohmann-Argument halt immer so wegignoriert, ja? So, dann radikalisiert es die Leute viel eher, als wenn die AfD irgendwas aussagt. Weil die Leute halt das Gesamtklima sehen und bemerken, hey, die gesamte Landschaft ist halt so, ja, die AfD wird halt, ja, die wird halt blockiert und verhindert und was soll denn das? Und das finde ich nicht okay. Und da kann ich den Leuten, die AfD wählen, auch nichts dagegen sagen, weil eben das so wirklich in real existiert. So, oh, nee, Alter, der soll jetzt noch sagen. Die letzte Minute schenke ich meiner Kollegin Launert, weil sie eine Frau ist. Herzlichen Dank. Weil sie eine Frau ist, du bist nicht. Alter. Alter, Airport. Habe ich zu viel versprochen? Weil sie eine Frau ist. Klasse. Sehr verehrter Herr Professor Hörte, Sie schenken hier gar nichts. Aber letzte Rednerin dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Silke Launer, CDU-CSU-Fraktion. Der Kubicki ist schon so ein Einer vom Recht. Sehr schade, dass ich die nicht bekomme. Ja, das geht natürlich über die Größe, ne? Und dann können sie sich das ja aussuchen, zu welchen Punkten sie dann ihre festgelegten Sachen da. Ist das eine Initiative der AfD gewesen, bei wichtigen Programmpunkten vollzählig anwesend zu sein? Naja, das sehen wir doch mit diesem Hygienekram Freitagnachmittag. Wir sind immer da und wir schaffen das und wir sind als die Einzigen, die hier das ernst nehmen und so. Das ist ja eigentlich auch nicht so. Aber freitags sind sich alle, freitags um eins macht jeder seins. Ja, die könnte einfach Clips von Heriberts Rede nehmen und sie zum Wahlkampf für sich verwenden. So, das ist so Low-Hanging-Fruit-mäßig. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Voranschreiten, gestalten, entscheiden, das ist das, was immer mehr Frauen in diesem Land wollen. Und es gibt sie, die Frauen in Führungspositionen, in oberen Bundesbehörden und Konzernen, die Familienunternehmerinnen, die den eigenen mittelständischen Betrieb leiten und die hohe politische Ämter begleiten. Sie gibt es. Also wir sind auf einem guten Weg, gut ist übertrieben, aber wir sind auf einem Weg hin zur Gleichberechtigung, wenn man einfach mal 100 Jahre oder auch nur 40 Jahre zurückschaut. Aber, und das bestreitet die AfD ja immer, es gibt auch die gläserne Decke. Es ist immer noch deutlich schwieriger für Frauen als für Männer, nach ganz oben in die Chefetagen zu gelangen. Und ich verstehe natürlich... Die arbeiten seit Jahren an dieser geringen Menge von Menschen ab, die das betrifft. Okay. Warum? Warum ist diese Hartnäckigkeit vor allem da, irgendwie das durchsetzen zu müssen? Es ist schwierig. Den Rest des Arbeitsmarktes galant zu ignorieren. Ja, gut, was mir natürlich jetzt gerade eben noch eingefallen ist, was man dazu fairerweise noch sagen muss, ist, es ging bei diesem Antrag ja auch um diese Aktiengesellschaft-Vorstandsgeschichten. Insofern ist das halt nachvollziehbar, dass sie damit jetzt immer ankommen, obwohl es mich auch halt erstmal gewundert hat. Aber ja. Man muss halt schon irgendwie so ein Ding haben von Verschwörungstheorie im Kopf, um ein Es ist schwieriger etwas durchzusetzen für mich, so gleichzusetzen mit, und deswegen ist dahinter ein System, was mich halt eben runterdrückt, so eine gläserne Decke, ja. Wenn ich eine Wand vor mir sehe, so zum Bouldern, wo man hochklettern kann, ja, und ich komme nur bis zu einem bestimmten Punkt mit meinen eigenen Armen und meinen eigenen Stärke, so, ne, dann werde ich nicht sagen, hey, da ist eine gläserne Decke. Ja, aber das ist doch gar nicht der Punkt. Ich meine, in den Firmen ist es doch eher so, dass wenn die Führungsposition zu vergeben haben, dass sie dann händeringend nach Frauen suchen und die eben eher selten welche finden, die da passen oder so. Ja. So, und oft ist es auch so, dass wenn du eine Frau in so eine sehr anspruchsvolle Rolle packst, sie nicht unbedingt langfristig, selbst wenn sie qualifiziert ist, nicht langfristig in der Lage wäre, da auszuhalten. Gilt für Männer genauso. Es gibt genauso Männer, die in irgendeine Führungsposition reinkommen, merken, dass das in dem Bereich nichts für sie ist und dann gehen sie wieder. Aber auf die Statistik schaut halt keiner, weil das würde ja diese gläserne Decke irgendwo dann aufsprengen. Mann. Es ist halt nicht, viele empfinden das so und erleben das so und die Zahlen zeigen das. Ich will weiter sagen, ich spreche nur eine eindeutige Sprache, hören Sie halt zu. Ja, Statistiken sind nicht Fakten. Nimmt man alle Betriebe zusammen, die eine Zielgröße für die... Statistik sind schon Fakten. Das Ding ist nur, welche Teile von Statistik nimmst du für deine Analyse? Weißt du, wenn du nur so die Dinger raussuchst, die dir passen und dich bestätigen, ist das eine Sache. Ja, die Zahlen sprechen eine klare Sprache, heißt nichts anderes als, die Zahlen gefallen uns nicht und wir schließen von dieser Ungleichheit auf Ungerechtigkeit. Das heißt das. Und dann stellt sich der andere Vogel dahin und sagt irgendwas von wegen so, ja, das ist ja hier marxistische marxistische Leseart. Ja, Alter, ist es. Aber nicht von denen da in Blau, sondern von den ganzen Roten und Grünen da. Wie gesagt, selbst wenn man davon ausgeht, dass Frauen niemals eine Beförderung vorgeschlagen werden würde in jedem Unternehmen, niemals, ja, so ist es trotzdem so, dass Frauen weniger wahrscheinlich eine Beförderung verlangen werden. Und wenn sie eine verlangen, haben sie eine sehr hohe Erfolgsquote, so damit durchzukommen, wenn die Situation im Betrieb generell stimmt. Das ist ein viel feineres Problem als einfach nur, nee, du nicht, weil du eine Frau bist. So, es kann einfach sein, nee, jetzt gerade haben wir finanziell ein Defizit und es würde sich nicht lohnen, irgendjemanden rein zu befördern. Rein zufällig bist du eine Frau, hast dich beworben, hast es nicht bekommen, sorry. Ja, oder eine andere Frau bekommt den Posten, aber dann heißt es, eine Frau hat den Posten nicht erhalten. Dass da eine andere Frau ihn bekommen hat, ist dann ja auch dann eine andere Statistik. Da müsste man drauf schauen, aber tut ja keiner. Kannst dir aussuchen, was du willst. Das ist lächerlich. Den Frauenanteil im Vorstand angeben sollen. Dann sagen von diesen Unternehmen 70%, unser Ziel ist, die Unternehmen, die jetzt Vorstand nur mit Männern besetzt sind, sagen, unser Ziel ist Quote null. Also den deutlicheren Fakt, ja, das hat schon als dass alle gesagt, Männer da sagen, wir wollen das Ziel null. Das ist doch eigentlich ein ganz klarer Beweis, das ist eigentlich ein Mindestziel, ne? Nicht Frauen betrieben wird. Ganz ehrlich, 70% dieser Unternehmen wollen ihren Frauenanteil nicht erhöhen. Es geht nicht darum, ob es welche gibt. Die wollen unbedingt keine Frau haben. Genau, diese Meinung haben sie. Und das diese Meinung haben sie scheinbar nicht. Ich meine... Nee, das sind ja Mindestquoten. Die sind doch aufgefordert worden, sich sozusagen freiwillige Quoten zu geben. Ja, und dann haben wir halt welche gesagt, nee, machen wir nicht. Und die werden jetzt. Wenn die alle hätten, warum nehmen die dann nicht einfach, um Ruhe zu haben, schon alleine vor euch und beim Schmarrn? Das ist eine ganz merkwürdige Idee. So nach dem Motto, die stehen dann da rum und verschränken die Arme und sagen, wir wollen aber keine Mädchen hier haben in unserem Baumhaus. Also. Auf jeden Fall muss man aus solchen Ungleichheitsstatistiken eine Ungerechtigkeit zu ziehen, auch ein paar mehr Beweise einfach haben. Da muss man das machen. Das ist doch eigentlich erschreckend. Es geht nicht um die Frage, ob es keine Frauen gibt, sondern ob man sie will. Und hier will man sie nicht. Und wenn man ein Unternehmen nicht mal in der Lage ist, eine Frau zu finden, in der heutigen Zeit, den gut ausgebildeten Frauen, dann hat eigentlich das Unternehmen vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und es gilt eigentlich in allen Branchen, weil inzwischen gibt es Frauen in allen Branchen. Das heißt es nicht. Moment, eine Quote von 0% heißt nicht, dass alle Frauen verboten sind im Unternehmen. Das bedeutet nichts weiter als, hey, weißt du was, wir wollen es nicht über Quote bekommen. So, wenn sie einfach mal geschaut hätte auf die... Das heißt, glaube ich, im Endeffekt, dass sie da ganz da oben halt keine haben im Moment. Ja. Und auch wahrscheinlich keinen Bock haben, sich irgendwelche von woanders herzuholen oder so. Ja. Ja, aber dann, weißt du, dann ist das ein viel komplexeres Ding und eine Analyse von, ja, aber dann sind die halt, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, das ist was ganz anderes. Es kann sogar sein, dass sie ihre Hausaufgaben richtig gut gemacht haben, weil sie aufgepasst haben, was diese MeToo-Bewegung gemacht hat mit anderen Unternehmen, die so Frauen in Führungspositionen hatten. Und dann heißt es, darauf haben wir keinen Bock. Nö, wir haben keinen Bock, Leute einzustellen oder canceln zu lassen, so, weil wir halt Frauen da haben, die durch Quote reinkommen. Eine Frau, die durch Quote in Unternehmen reinkommt, ist korreliert damit, stark korreliert würde ich sogar vermuten, damit, dass halt das Unternehmen irgendwie weniger Profite macht, wenn sie in so höheren Positionen über Quote reinkommt. Also wenn es heißt, ja, Quote null, heißt nicht unbedingt, dass das Unternehmen oben keine Frauen haben will, sondern dass sie nicht durch Quote reinkommen. So. Keine Ahnung, Alter. Und selbst wenn sie oben keine Frauen haben wollen, heißt es nicht, dass die Männer selbst sexistisch sind. Ist auch noch ein Punkt. Dass Quoten, so umstritten sie auch sind, was bringen, kann man sehen an der Quote für Aufsichtsräte. Da hieß es am Anfang auch, die gibt es alle nicht. Plötzlich haben wir jetzt erst 2017 waren es dann 30, 2019 35. Ich habe das selbst erlebt. Parteivorstand, CSU, die gibt es alle nicht, die Frauen für die 40%-Quote. Plötzlich gab es. Und ganz ehrlich, die Frauen in der CSU... Als wenn das irgendwas mit der Wirtschaft zu tun hätte. Sie vermengt hier Sachen, die einen Scheiß miteinander tun. Und außerdem was man dazu halt eben immer sagen muss, ist, Minderheit in der Partei bekommt zugesichert Plätze, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es unter 40% Frauen in der CDU sind, ich weiß es nicht genau. 25, soweit ich weiß. Dass das halt eben dann im Umkehrschluss bedeutet, dass die halt eben jetzt einen Anspruch auf einen größeren Teil von diesem, dass sie jetzt, die Männer sind benachteiligt in diesem Fall, weil es gibt einfach mehr Männer, die sich um weniger Plätze da dann streiten müssen, wenn man das so limitiert. Und es gibt jede Menge Frauen, die da dann quasi einen Automatismus haben, sozusagen, dann dahin zu kommen. Und die meinen natürlich dann immer so nach dem Motto, ja, das machen wir jetzt, damit dann mehr Frauen auch generell in die Politik gehen, weil die merken ja dann, dass sie da dann halt wirklich auch irgendwie die Möglichkeit haben, was zu machen. Und dann sind das ja dann irgendwann auch 50% und so weiter und so fort. Das sind aber die ganze Zeit lauter Dinge, die komplett aus der Luft gerissen sind, weil... Ja, das sind halt deren Annahmen, die aber überhaupt nichts, da gibt es überhaupt keine Indikatoren dafür, dass das so ist, ganz im Gegenteil. Und insofern ist es halt eben einfach eine Übervorteilung. Ja, ich glaube euch das schon, dass ihr jeder Frau ein Krönchen aufsetzen könnt, aber euch in eurer Partei und sagen könnt, hier jetzt bist du hier die Königin von CDU, CSU-Land, dass ihr das hinbekommt, aber... Ja, wenn ihr das jetzt machen wollt, um irgendwie den Leuten irgendwie zu beweisen, dass die da irgendwie mehr befähigt sind oder irgendwas oder keine Ahnung wie was, dann wird das wohl leider nicht funktionieren. Und so zum Thema Frauen und Männer in Parteien und so, da habe ich morgen auf jeden Fall ein paar Sachen zu sagen, wenn wir uns dann über den FDP-Parteitag von heute unterhalten. Was, morgen ist nicht frei, weil wir heute machen? Nee, morgen ist nicht frei. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Chris. Ja, aber wir müssen unsere Vereinbarkeit von Weltraumaffen und Familie stärken. Stehen den Männern in keinster Weise qualitativ nah. Wirklich nicht mehr um diese Zeit. Ich muss zum Zug. Es gibt noch einer. Natürlich ist es ein Drahtzahlakt, wenn man Quoten hat. Denn es ist ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbegebiet, ein Eingriff in das Eigentumsrecht. Aber es ist nicht die Frage, ob es ein Eingriff ist. Wir haben in unserer Verfassung ständig Eingriffe in Grundrechte auch ermöglicht. Die Frage ist, ob der Eingriff gerechtfertigt ist. Ja, und auch wieder da, ne? CDU, CSU. Ja, wir können doch hier machen. Wir können doch die Gesellschaft, können wir auch dran rumdoktoren, so. Ist das nicht gerechtfertigt eventuell? Ist das nicht gerechtfertigt? So, ist doch, guckt euch mal die Zahlen an, da ganz da oben. Also, ich meine, also, da muss doch mehr geben, so. Dann lass doch einfach mal daran rumwursteln, so. Also wenn ich Teufelsadvokat spielen würde, was ich immer tue, würde ich sagen, weißt du was, Silke, bin absolut ganz bei dir. Ich verstehe, was du meinst, selbst wenn es irgendwo riskant ist und ich mir persönlich nicht ganz sicher bin, ob das funktioniert und ob das gut ist. Weißt du was, lass uns das machen. Du übernimmst Verantwortung dafür, wenn es schief geht, oder? Komm. Und dann heißt es, Moment, nee. Ist so, sobald man die Leute fragt, ob sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das mögliche Leid, was daraus entsteht, heißt es, na Moment, nein, also nee, so nicht. Oder ja, doch, okay, aber das muss halt das sein. Außerdem das letzte Mal, als sie zu so einem Tagesordnungspunkt gesprochen hat, da hat sie die Story von ihren Schwestern, was glaube ich, erzählt, die alle eine Familie haben, sie hat keine. Und jetzt weißt du auch, warum die Dame jetzt lange im Bundestag ist und die anderen nicht. Na, also, ja, so ist das halt. Man muss sich halt im Leben entscheiden. Und Frauen entscheiden sich halt eher für die andere Sache. Das bedeutet nicht, dass das andere Ding dann falsch ist oder so oder richtig oder keine Ahnung wie was. Kann man sich zwar darüber streiten, ob man den Leuten das raten will, weil das ja scheinbar andere Leute dann eher glücklich macht oder so. Aber es ist auch alles egal im Endeffekt, weil jeder Mensch muss es selber wissen, wie er sein Leben gerne verbringen möchte. Und ja, ich auch gerade, wenn mir jetzt als Bundestagsabgeordneter 8.000 Euro im Monat nach Hause bringt, da können die dann zu zweit nicht von leben und er kann irgendwie so ein paar Monate freimachen und mit dem Kind mithelfen oder so. Das kann dann auch nicht sein. Das ist doch Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, da hat er das sogar gemacht, irgend so eine Sache. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall ist sie beim letzten Mal halt eben erzählt, wie es halt eben läuft. Und eigentlich müsste sie es wissen, weil sie es ja erzählt hat. Aber ja. Ja, ich meine nur, ich habe der Kipling hat ja erzählt, dass sie das hingekriegt hat, ne? Dass sie ein oder zwei Kinder auf jeden Fall hatte, auch in der Zeit, in der sie jetzt irgendwie die jetzt. Ja, es kann sein, dann erinnere ich mich vielleicht nicht mehr ganz genau. Sie hatte auf jeden Fall erzählt halt eben, dass es da einen Unterschied gibt. Und ja, das ist halt so. Also ich würde bei Familien, bei heterosexuellen Familien, wäre ich absolut für eine 50-50 Frauenquote, Männerquote. Absolut. So. Geeignet, ja. Angemessen, erforderlich ist. Und da haben wir natürlich 3 Absatz 2 wurde schon angesprochen. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Dr. Jung? Das würde Nein, Ihnen ich habe schon geantwortet. Wirklich, ich muss echt zum Zug. Also, das heißt, ich habe einen anderen Wert in der Verfassung, der sagt, ich möchte strukturelle Nachteile überwinden, ich möchte Frauen fördern. Das heißt, ein Recht, ich bestimme selbst als Unternehmer und einen Auftrag, ich fördere Frauen. Und hier muss ich einen angemessenen Ausgleich schaffen. Und genau darum geht es bei all diesen Frauendiskussionen. Sie haben ja recht. Ja, so ist das. Sie haben ja recht. Genau. Ja, geil, oder, ne? Also. Es ist ein Ausgleich, so, ja, aber wir wollen ja Frauenförderung wollen wir ja machen, weil die Zahlen stimmen ja nicht. Sie haben ja recht. Wie gesagt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das wäre klasse, so für das, was sie mit der Gesellschaft experimentell anstellen wollen. Das, was mich wirklich anekelt, ist, wie scheinheilig das immer gemacht wird. Sowas wie, du willst doch ganz klar ein gesellschaftliches Experiment irgendwo so umsetzen und Leute, was weiß ich, wie zu ihrem Glück erzwingen, ja. So, aber du wirst es niemals so formulieren. Du wirst niemals sagen, ja, wir wollen ein gesellschaftliches Experiment einstellen, was halt großflächig Leute zu ihrem Glück zwingt. Wenn du das sagen würdest, hätte ich mehr Respekt vor dir und das wäre halt irgendwo transparenter, was halt generell besser ist, aber ich würde trotzdem nicht sagen, jetzt haben Leute auf dich zu hören. Nee, Alter, nee. Das Verfassung sieht nicht vor Gleichstellung überall. Frau Kollegin, das sage ich auch nicht. Sie müssen aber der Förderauftrag ermöglicht eine Stärkung, damit ich mehr Chancen habe, wenn ich strukturelle Nachteile habe. Und wenn ein Gremium von nur Männern sagt, unser Ziel ist 0 Frauen, tut mir leid, dann ist es eindeutig, dass da ein Problem liegt. Wir wollen mehr Frauen, Kollegin, die voranschreiten wirklich zum Schluss kommen. Und gestalten. Es wäre ein großer Fehler, wenn man auf das Potenzial dieser Frauen verzichtet. Vielen Dank. Ja. Herr Kollege Professor, jetzt habe ich hier die eine Minute geschenkt, nur dass Sie das wissen, aber es war auch erheiternd für die Debatte. Der Kollege Dr. Jongen möchte gerne eine Kurzintervention, die ich gestatte. Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Kurzintervention gestatten. Frau Dr. Launert, könnte es sein, dass Sie einen kleinen Denkfehler in Ihrer Rede gemacht haben? Ja, könnte es sein. Natürlich nicht, allein, aber ich will es Ihnen erklären. Allein die Idee, dass es sein könnte, allein, dass Sie es gemacht haben könnte, ist schon irgendwie ein Grund zum Schreien. Oh mein Gott. Ich will es Ihnen erklären. Sie sagen, 70% der Vorstände sagen, sie wollen keine Frauenquote 0. Und sie schließen daraus, sie wollen keine Frauen. könnte es sein, dass diese Leute einfach nur die befähigsten Menschen auf diesen Posten haben wollen, egal ob es Frauen oder Männer sind. Und dafür könnte ja vielleicht sprechen, dass Sie selber sagen am Ende Ihrer Rede, die Frauen in der CDU oder der CSU stehen den Männern in nichts nach. Meines Wissens haben Sie es dorthin ganz ohne Quote geschafft. Und ist das nicht der beste Beweis dafür, dass es auch ohne geht und dass dann die Besten zum Zuge kommen? Darauf hätte ich noch gerne eine Antwort. Wunderbarer Mann. Wunderbarer Mann. Antwort, bitte schön. Oh, super. Über etwas sprechen, die selbst betroffen sind. Das ist wie mit den Migranten, wenn nicht Migranten immer sagen, kein Migrant ist diskriminiert. Wenn man mal Migranten begleitet, erlebt man vielleicht, dass es doch auch mal Diskriminierungen gibt. Und so ähnlich ist es in der Frauenpolitik. Ich habe Verständnis dafür, dass Sie es nicht sehen, weil Sie keine Frau sind. Ich muss sagen, ich habe das auch erlebt. Und ohne die Frauenquote in der CSU wären viele Frauen wie ich nicht im Parteivorstand, so erschreckend es ist. Und deshalb bin ich froh, denn dann hat man trotzdem eine Chance. Es war bei uns definitiv so, es waren vorher, schauen Sie sich die Zahlen vorher an und dann jetzt, es hat hier was gebracht und Sie sagen ja selbst, es war kein Schaden. Ich meine das auch. Also ist das die erste Frage beantwortet. Das kann man ganz an dem Beispiel sehen. Das zweite Thema ist ein Denkfehler, weil Sie sagen, wenn wir Quote null haben als Männergremium beschlossen, heißt es eigentlich, wir wollen nur die Besten. Da ist eigentlich Ihr Denkfehler. Sie unterstellen von vornherein, dass nur Männer die Besten sind. Da ist eigentlich der Denkfehler. What? Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass es doch um die Besetzung der zukünftigen Positionen geht. Da weiß ich doch noch gar nicht, ob sich ein Mann oder eine Frau bewirbt. Also wie kann ich denn dann sagen, ich habe das Ziel null? Ich muss... Und oh mein Gott, wiederhol dir einen Fehler. Das Bewusstsein haben, dass ich ein bisschen helfe, weil uns sonst Potenzial verloren gibt. Und dieses Bewusstsein ist bei einem reinen Männergremium, dass sich eine Zielquote null gibt, offensichtlich nicht vorhanden. Vielen Dank. Ja, aber so. Dann argumentiert sie eigentlich nur da, dass das Problem ist, dass da halt eine Null steht. Weißt du, eine Null regt sie halt auf. Ja? So, mit was für einer Quote wäre sie denn zufrieden? Oder wie soll man denn dann ausdrücken, dass man eben Meritokratie haben will und Quote zusammen irgendwie synthetisieren? Weißt du, wie kannst du durch eine Quote, die du bestimmen musst, gesetzlich, nehme ich mal an, wie kann es sein, dass du dann ausdrücken kannst, wir wollen eine Meritokratie haben? Also Frauenquote Null ist ja dann nur so eine Formalität, die eben das auch... Ja, also wenn ich so ein Unternehmen wäre, dann würde ich, glaube ich, die 100% jetzt reinschreiben, einfach damit die zufrieden sind. Ja. Das aber nicht machen oder machen oder was auch immer. Ja, aber dann heißt also, es, du hast nicht 100% umgesetzt und deswegen... Ja, genau. Ja, und, aber das Ding ist halt, weil du von Vorgabe, eine Quote angeben musst. Eine Quote wird nicht akzeptiert, wenn du sagst, ja, wir wollen halt Meritokratie haben. Ist das schon eine loaded question, weißt du? So, du lädst halt die Frage schon so weit auf, dass es heißt, du musst eine Quote haben. Welche du hast, ist dann dir überlassen, aber es darf nicht null sein. Ja, also mich frag mich halt eben bei dieser ganzen Geschichte auf jeden Fall, wie würde die Dame das denn sehen, wenn irgendwelche reinen Frauengremien, die es ja gibt, zum Beispiel irgendwelche Frauenräte und so, irgendwelche Dinge entscheiden, die mit Geschlechterpolitik zu tun haben, die damit zu tun haben, wie viel man da jetzt fordert und diese ganzen Sachen und was man da jetzt versendet im Fernsehen und so, weil teilweise sind ja auch in den Rundfunkräten drin und diese ganzen Geschichten, so, ne, ob das dann auch okay ist. Und das ist dann mit Sicherheit okay, weil das ist ja nur, ja, die haben halt auch ihre Interessengruppe, ne? Die haben halt ihre Interessengruppe, so Fraueninteressengruppe, so Männer, reine Männerinteressengruppen gibt es jetzt natürlich nicht, also jetzt nicht in richtiger Form. Die vermuten die natürlich hinter jedem Busch versteckt, aber so in der Form, wie es diese Fraueninteressengruppen gibt, auf jeden Fall nicht. Aber das ist ja auch alles total koscher, was die machen und einfach nur Demokratie und einfach nur Gleichheit und gleiche Rechte und alles und prima und so. Da kriegt ja auch kein Hahn danach und fragt sich mal, ob das überhaupt gerechtfertigt und okay ist und ob das überhaupt vernünftige Demokratie ist oder nur vorbei an allem anderen. Ja, zusätzlich dazu ist auch noch das Ding, sie hat ja das Argument rausgepackt, dass, sie hat ja damit, indem sie selbst gesagt hat, hat sie gezeigt, dass es voll okay ist, so zu argumentieren, weil für sie ist es okay, ne? Also ist es für alle so okay. Als sie gesagt hat, ja, so ich als Frau und sie als Mann, ich verstehe schon, sie können es nicht sehen, weil sie ein Mann sind, ja? So, dann könnte ich exakt dieselbe Argumentation verwenden, für das Status Quo argumentieren als Mann aus diesen Männergremien und explizit sagen, ja, du als Frau, ich verstehe schon, wie du das meinst, du als Frau, ja, okay, aber du siehst halt nicht die Männerinteressen, kannst du nicht, weil du eine Frau bist. So, du als Frau, nee, deswegen, weil du eine Frau bist, brauche ich dich nicht einstellen. Du hast eine Frauenperspektive, die ist überhaupt nicht passend zu der Männerperspektive für die Führungsrolle, also akzeptiere das. Dann müsste sie eigentlich sich selbst diese Argumentation sozusagen geben und sagen, hey, ja, okay, ich bin halt kein Mann, ich kann nicht einen Männerjob machen und deswegen brauche ich auch keine Führungsposition. Deswegen auch erst recht keine Quote. Ja, nur es ist irgendwie kein Männerjob, sondern es ist einfach ein Job, für den man bestimmte Eigenschaften haben muss. Und vielleicht haben Männer die Eigenschaften häufiger, das kann vielleicht sein. Ja, klar. Aber ja, es ist einfach nicht davon abhängig, ob man da Menschen ja, oder ja, ich weiß. Ist, ne? Ja, aber bevor die Person halt eben da hingeht und zustimmt und sagt, ja, ich habe wahrscheinlich schon einen Denkfehler drin, danke sehr, dass du mir geholfen hast, den rauszufinden. Das ist ein Zeichen von Solidarität, so nice. Heißt das erstmal Double Down so und nö, du als Mann verstehst es nicht. Wie soll das bitte relevant sein, Alter? Das ist so schlimm, wie ja, Leute. Ja, dieses ganze Argument auch mit ihrer Partei und so, es ist ein reines Zahlenargument halt, ne? Es ist nur. Ja. Guck mal auf die Zahlen, wir haben die Vaginas gezählt, die Zahlen stimmen nicht. Heil Vagina, wir brauchen mehr. Aber nicht die rechten Vaginas. Ja, die zählen sie auch, das werfen sie denen da ja auch vor, dass sie zu wenig davon haben und so. Ja, auf jeden Fall, das war's für heute. Das war der Bundestag mal wieder nach langer Zeit ein Sonderstream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wisst ihr auf jeden Fall mal wieder Bescheid. Bestandsaufnahme. Ja. Auf jeden Fall. Also ich kann daraus nur lesen, ich glaube, das wird schwierig, die AfD da rauszukriegen aus dem Bundestag, wenn sie zu solchen meistens nach vollkommen nachvollziehbaren Dingen die einzigen sind, die da eine vernünftige Position haben. Ja. Dann wird das, glaube ich, schwierig. Die Kriege da von den Reihen aus den Bänken, so, das ist natürlich. Unwürdig, ja, das ist unwürdig. Das Problem, was ich ja auch sehe, ist ja genau wie Chris das so irgendwie beschreibt, ist nicht, dass die AfD besonders gut im Argumentieren ist. Sie hat schon interessante und durchaus einige gute Positionen, die sie vertritt, ja, so wie im Grunde könnte man jetzt unterstellen, alle anderen Parteien auch. Aber das Problem ist halt, wenn es um dieses Thema hier geht, sind die anderen Parteien einfach so, einfach unterste Schublade und überhaupt niveauloser, wie es jemals gehen würde. Und das ist das Problem daran. Das Schlimme ist nicht, dass die AfD so gut argumentiert und deswegen halt, wow, klasse, sondern dass die anderen Parteien einfach so einen Müll machen mit ihrer Redezeit. Das ist so ein Kindergarten. Sehe ich aber so als Weltraumaffe, das ist so meine Weltraumaffenperspektive. Ja. Das seht ihr natürlich nicht so. Ach. Doch, doch. So dumm. Ja. Dumm, Alter. Oh, ich als Frau. Alles klar, und die andere Sache, die wir noch einblenden wollten, würde ich sagen, machen wir morgen dann. Ja. Können wir machen, ja. Ich hätte dafür auch noch was. Ja. Aber dann ab 18 Uhr, ne? Genau, ab 18 Uhr morgen wieder. Pünktlich. 18 Uhr. Einmal mit Profis Kulturmarxismus zerschmettern, Miete pro Kopf lesen, der Safe Space besuchen. Danke. Ich habe sogar gehört, der Abel kommt morgen. Oh, sehr gut. Super. Ja, der hat von uns einen Abel-Vertrag. Ah. Haha. Wir sind sozusagen die Enabler für ihn, ne? So. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis morgen. Oh, fördert, was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet.